Lob und Tadel, Ausgabe 40. Heute aus dem Innviertel mit einer Dialektwarnung dann, weil, wie soll ich ausholen? Vielleicht mit einem Hinweis auf Omega Tau Podcast. Das sind ja die Kollegen, die in englischer und in deutscher Sprache ihre Episoden machen. Omega Tau Podcast.net, eine wunderschöne Website, die ist, glaube ich, neu gemacht. Die neue Ausgabe ist Fernverkehr bei der Bahn aus Sicht des Lokführers. Rudi, da kannst du in 4 Stunden eine Fahrt miterleben, aber in allen Details besprochen. Über Patente, über das NASA Gemini-Programm, das war eine englische Folge von Omega Tau, über Stammzellen, Wirkstoffforschung, das Gedächtnis und ich habe auch einmal was gehört über die Schweinezucht. In allen Details, was man Schweinen füttern kann, damit die das liefern, was sie sollen, Fleisch. Welche Parameter es da gibt, welche Regler, unfassbar spannend. Also der Hinweis auf Omega Tau ist wirklich, weil man einfach in der Tiefe ein Thema kennenlernt. Aber eben, die machen es auf Deutsch und Englisch und Lob und Tadel, also unser Podcast, mein Podcast, bei dem es ums Lernen geht, ist normalerweise Deutsch, aber heute eben Deutsch-Dialekt. Weil ich bin zu Gast bei Rudi Stranzinger im Innviertel in Altheim, das ist in der Nähe von Braunau, an der bayerischen Grenze und Passau ist irgendwie so in der Nähe, ist dann schon ein bisschen weiter. Wir reden dort und ich bin aus dieser Gegend, den, was haben wir, bayerischen Dialekt. Also alles, was Sie jetzt hören ab jetzt, ist nicht mehr das schöne Hochdeutsch. Hat dir das jemals wer gesagt, dass das Deutsch nicht, also red gescheit? Sitz gescheit. Das deutsche Sitzen. Der sitzt gerade. Na, aber praktisch das Reden ist einfach, wir reden das. Und man sagt auch nicht Rudolf Stranzinger, wir sind zu Gast bei Rudolf Stranzinger, sondern wir sind zu Gast beim Stranzinger Rudi. Genau. In Ungarn so ist es auch so, dass man den Familiennamen vorher macht. Wahrscheinlich viele andere Sprachen. Ich bin deswegen bei dir, weil du bist ein Banker, der plötzlich umgesattelt hat auf eine ganz andere Branche, nämlich Bäcker. Du bist Bäcker geworden, so in der Mitte deines Lebens, in der Blüte deiner Jahre. Die Karriere in der Bank hätte nicht enden wollen sein können, aber du bist umgestiegen auf Bäckerlernen. Du hast also ein ganzes Handwerk einfach gelernt. Genau, ja. Und betreibst jetzt eine Bäckerei in Altheim, nicht am Stadtplatz. Du bist also keiner der Stadtplatzbäcker, da gibt's auch einige, sondern in der Hinterau. Das heißt, man muss ein bisschen vom Stadtplatz runtergehen und kommt aber plötzlich zu einem kleinen Platz, wo Bäckerei ist, Verkaufsfront, Verkaufsfläche und vorn einfach so eine kleine Terrasse hin raus zum Parkplatz, weil die Leute mit dem Auto kommen meistens, aber raus, wo man einen Kaffee trinken kann. Da sitzen wir jetzt. Es ist Donnerstag 16 Uhr, du bist gerade aufgestanden. Wie schläft dein Bäcker? Auf 2 Raten. In der Nacht, also vor Mitternacht. Vor Mitternacht. Wann beginnt der Schlaf vor Mitternacht? Naja, zwischen 7:30, 8, 8:30, 9, wie man halt gerade. Ja, was gerade für Fernsehprogramme zum Einschlafen ist. Ja, wirklich, sag, da kriegst du es dann schon weg. Also ja, da ist das beste Schlafmittel, Matratze um, ob Frau dreht am Fernseher an. Ja. Das, und dann nach dem Mittagessen. Sag jetzt einmal, zwischen 12:30, 1 Mittagessen oder wenn ich später erst vom Wochenmarkt heimgebe, dann halt 1 Stunde später. Und dann Körperpflege und ab ins Bett. Und, ja, warte mal, du, das heißt, 7:30 am Abend, wie lange schlafst du? Ja, bis entweder 11:30, 12 oder bis um 12:30. Das sind einmal so 4-5 Stunden. Ja, und am Nachmittag schlafe ich dann auch normalerweise zwischen 2 und 3 Stunden, 2 Stunden meistens. Dann kommen wir so auf 6 bis 7 Stunden. Ja. Und wenn's Urlaub hast, dann geht das schnell auf mehr, oder? Also, ich muss dazu sagen, ich stehe ohne Wecker auf, ich brauche keinen Wecker. Ja. Mein Wecker ist die Armbanduhr. Wenn ich Urlaub habe, dann tue ich meine Armbanduhr runter, da habe ich eine ganze Zeit, also wenn ich frei habe, habe ich keine Uhr. Ja. Und das ist für meinen Körper dann, da darf ich dann schlafen. Ich muss noch eins dazu sagen, wenn ich am Samstag auf die Nacht nicht fortgehe, sondern auch schlafen will, dann will ich auch in der Nacht munter. Jetzt muss ich natürlich schauen, dass ich zwischen 10 und 11, 12, also bis dahin das aushalte. Und dann gehe ich ins Bett und dann kann ich bis 6 Uhr schlafen und dann passt das. Und am Nachmittag schlafst du dann auch am Samstag? Samstag, wir arbeiten ja samstags. Ach so. Also geht eh bis mittags Samstag und dann, da beginnt dann, da gehe ich zwischen 12:30 und 1 spätestens ins Bett und dann stehe ich nicht noch 2 Stunden auf, sondern stehe ich auf und ich munter wieder, spätestens dann, wenn Sportschau ist. Die ist? Deutsche Sportschau beginnt um 6:30, 7:00, dann schaue ich mir ein paar Bundesliga-Fußballspiele an und dann gehen wir auf Samstag auf die Nacht gemeinsam fort. So heißt, wenn irgendwo Eis essen, einen Kaffee trinken oder essen gehen oder irgendwas anderes gemeinsam machen, weil von Montag bis Freitag gehen wir auf die Nacht eh nicht. Und da geht's dann, du mit deiner Frau? Ja, ja, ja, mhm. Was. Oder ins Kino oder Konzert oder irgend sowas. Und dann gehst du ins Bett dann am Samstag? Also normal waren ja, halt Leute, wenn es vorgegangen sind, nicht ja, ins Bett gegangen. Zwischen 10 und 12 gehe ich ins Bett irgendwann einmal und dann kann ich auch schlafen. Sonntag wird ausgeschlafen? Sonntag tun wir jeden Sonntag um 8 Uhr gemeinsam frühstücken. Also wir sind kein Sonntagsbäcker. Ja. Also sonntags arbeite ich nur, wenn irgendein Fest oder Veranstaltung ist, wo was fix angeschafft ist, aber das müssen sie es entweder vorher um 7:30 holen oder um 8:30. Ja. Aber um 8 Uhr tun wir frühstücken. Jawohl. Mit einem weichen Ei und mit der Zeitung und dann haben wir mindestens eine halbe Stunde sitzen wir dort oder länger und dann frühstücken aus. Und der Tag gehört dann noch euch? Der Sonntag, ja, Vormittag. Die Frau tut gern kochen, die fängt oft dann gleich an, während dem Frühstück zum Kochen an. Und ich fahre dann um 9, viel über 9, halbe 10, fahre ich in Betrieb. Muss ja einen Sauerteig pflegen, das heißt, ich muss ja dem wieder Wasser und Mehl geben. Und schaue, was sonst ist und sitze mir, ja. Aber das heißt, der Sonntag ist dann eigentlich schon der Arbeitstag? Der erste. Ja, der beim Bäcker geht es allweil. Ja. Zumindest so, wie es bei uns ist, weil man mit Natursauerteig arbeiten muss, und hast da, musst du auch eineinhalb sein, mit dem du dich verlassen kannst, der das tut. Nachdem man ein Kleinstbetrieb ist, bin ich halt das selber. Und also, wenn du dann, jetzt sind wir noch beim Sonntag, fangst praktisch untertags zum Arbeiten an, dann kommt der Nachmittag, da schlafst du nicht? Ja, sonntags. Kommt drauf an, was wir vorhaben. Okay, da kann man dann Ausflüge machen dann. Ja, ja, da machen wir schon. Das ist kein Problem. Aber dann wird Sonntag 7:30, dann gehst du wieder schlafen. Ja, 7:30, spätestens 7:30, 8 gehe ich schlafen, weil das ist im Fernsehen nichts Gescheites, da gehe ich gleich ins Bett. Der Tatort, das zahlt sich nicht aus, dass man. Das ist unter den sage ich nie. Eben, ja, ja. Verstehe. Und jetzt sind wir praktisch dann in den neuen Wochen drinnen. Der Sauerteig ist ja sowas wirklich wie dieser lebende Organismus, so wie bei den Bienen, sagt man, die vielen Bienen, die nennt man der Bienen, also ein Lebewesen. Ja. Der Sauerteig ist auch ein Lebewesen, stimmt das? Ein Lebewesen, sag ich mal, das ist ein Bestandteil bei uns, Zutatenbestandteil, so wie Wasser und das Mehl. Aber lebt nicht? Also, ja. Den kannst du schon umbringen. Ja, sicher lebt er, weil ja die Temperatur und die, es sind einfach 3 Bestandteile, sag ich jetzt mal, aus dem sich dann der Sauerteig bildet. Mhm. Das ist das Wasser, das Roggenmehl und die Zeit. Die Zeit? Die Zeit und die Temperatur ist ja klar. Ja, ja. Weil du brauchst ja eine bestimmte Zeit, bis dass das Ansatzgut einmal so weit wird, dass man die Menge auch hat, dass das auch funktioniert. Mhm. Und ja. Und das ist ein bisschen so diese Zeit, die Taktung auch, die Zeitplanung. Man muss sie praktisch nach einem Umstand richten. Das haben die, bei den Fruchtfliegenforschern habe ich das kennengelernt, die haben auch so einen Zyklus, wenn die Experimente machen, züchten sie eine eigene Generation von Fruchtfliegen und in 7 Tagen oder was weiß ich, wie lange das ist, können sie dann wieder neu anfangen und die takten sie nach den Fruchtfliegen. Das heißt, Urlaub, wenn du Urlaub hast, dann heißt das nicht bei uns, dass man um 7:30 oder um Mitternacht dann kommen und am nächsten Tag in der Früh um 7 ist dann alles fix und fertig. Ja. Das muss einfach 2 Tage vorher muss man schon einen Sauerteig herrichten. Aufgefahren das ganze Programm. Ja, sicher, weil da bestimmte Temperatur in der Backstube brauchst, aber es sollte so halt sehr ganz konstant wie das, weil eben man kann das herregeln. Ja. Ein bisschen Fenster auf, Fenster zu und mit einfachen Mitteln, sag ich jetzt mal, weil ja pro Woche soll man ja mit relativ wenig Mitteln viel rausbringen. Das ist ja die Kunst des Bäckers, sag ich jetzt einmal. Es soll ja auch so schmecken, dass man es merkt, halt, Da, das ist ein Bäcker, weil sonst kann man es eh bei der Tankstelle kaufen, das Brot. Und das, und da ist der Sauerteig einer der Bereiche, wo man sich dann unterscheiden kann. Ich habe mich mit dir unterhalten, warum es Semmeln gibt, die nicht schmecken, die noch nichts schmecken. Und da denke ich mir, wie kriegt man das überhaupt hin? Ein Möhl schmeckt ja immer noch irgendwas. Wie kriege ich dann eine Semmel hin, die dann noch nichts schmeckt? Ja, erstens einmal der Zustand des Teiges. Da geht es schon mal an. Wenn ein Bäcker versucht natürlich, warum schmeckt ein Gebäck oder Brot? Das ist die Zeit. Die Zeit. Die dritte Zutat beim Sauerteig. Ja, das ist die Zeit und das ist bei allen anderen Sachen auch so. Je länger, dass ich zeitlos dem Teig, dem Wasser die Wirkstoffe zu lösen, umso besser wird's. Das ist ein warum man macht eine Maschinensemmel, man macht mit der Hand eine Semmel. Der Teig ist ähnlich, ist nicht der gleiche, aber ist ähnlich, aber die Unterschiede sind nicht so gravierend, dass ich sagen muss, dass das 101 ist. Und im Endeffekt sind es aber zwei Gebäcksorten, die 101 sind. Ja, man kennt es auseinander. Man schmeckt es. Man schmeckt es. Aber auch die nicht nur vom Schmecken, sondern wie das ist, was sie ist, die Textur oder wie sagt man denn, die Konsistenz. Die Konsistenz, alles zusammen, ja. Ja, weil wenn jetzt ein Gebäck, das mit einer Maschine geformt wird und das von der Mischmaschine sofort eher in einen nicht festen Zustand, aber eher festeren Zustand, wo sich der Teig nicht bewegt und nicht rinnt und nicht zirkt und wie auch immer, sondern dass ich da den von der Mischmaschine rausschmeiße, ohne dass ich jetzt da recht dreckig wird. Also der Teig nicht klebt dann in links so, wie es die Lehrlinge gern haben, weil die können dann, die müssen erst lernen, dass mit einem weicheren Teig umgehen lernen. Dann kommt da eine Maschine rein und dann geht das auf und dann, wenn es der Großteil der Semmeln sind ja nicht frisch gebacken, sondern werden auch Teiglinge, die werden um ein Drittel schwerer ausgewogen, haben ein höheres Teiggewicht, damit sie nach einem halben Jahr, wenn sie dann abgebacken werden, sag ich jetzt einmal, in einem Geschäft oder Tankstelle, oder dass dann nur alle das Gewicht haben, was sie brauchen. Und natürlich, was Mehl verschwindet ja nicht, aber das Wasser, das verdunstet auch im gefrorenen Zustand. Und das vergessen ja viele. Und das Wasser ist das Thema, das ist so wichtig beim Bäcker. Und der Bäcker versucht natürlich eher weichere Teige zu führen, damit dann auch das Wasser mit im Zusammenhang mit der Zeit und mit einer mäßigen Temperatur im Teigzustand, dass das Wasser die Zeit hat zum Wirken. Und je länger das in dem Zeit gibt, umso besser wird es. Warum sind die Franzosen wegen einem Gebäck, wegen einem Baguette so bekannt? Baguette-Macher kennen wir ja auf der ganzen Welt. Und der Französisch, manche glauben, dass alles am französischen Weizen ist, weil das eine ganz andere Art des Weizens ist. Das kann schon sein, aber es gibt bei uns genauso Bäcker, die das genauso kennen. Der Zeitfaktor ist. Die machen weiche Teige, stoßen die wieder zusammen. Der Teig ist oft 12 bis 14, 20 Stunden unterwegs und dann nachher wird das Baguette gebacken und das kennt man einfach, weil das bröselt nicht und das kann man auseinanderreißen, ohne dass ein Bröselhaufen da ist. Und das kann ich auch schön schneiden und wenn das dann an. Sie haben natürlich eine Gabe, dass das wirklich einen ganzen Tag frisch backen. Und dann schaut es ganz anders aus. Und oben nicht alles gefroren und Teigling und gebacken, sondern lang geführt, lange Teigführung und dann einen ganzen Tag gebacken. In der Semme, muss ich fragen, da ist Germ drinnen, oder? Hefe, ja. Hefe, das ist das, was der Sauerteig bei Roggen ist, also bei Brote. Ist dann in der. Nein, das darf man nicht. Hefe ist bei in alle Hefegebäcke oder so drinnen ein Sauerteig. Wenn ich mit Sauerteig arbeite, kann ich auf Hefe verzichten und muss aber nicht. Ich tue entweder Hefe dazu, weil man ja einen bestimmten Gepäck und oder Brottrieb braucht, damit man zur richtigen Zeit, weil sonst ist man so von der Temperatur aus abhängig, dass das dann das Gepäck aus Brot und so weiter ist, wenn man es einschießen kann und muss, weil es ist ja eine Organisationsstruktur dahinter. Mhm. Man macht ja nicht ein Gepäck und ein Brot, sondern wir machen ungefähr 30 Brotsorten am Tag und zwischen 30 und 60 Gepäcksorten. Das ist die Betriebsführung, also logistisch, ja. Wie tust ja, du wann was, wo ja, eine. Ja. Trieb ist das Aufgehen und Einschießen ist, wenn man was in den Ofen gibt. Genau. Jetzt lass ich dir mal essen, deine Mohnkrone, die du selbst da gemacht hast. Ja. Währenddessen erzähle ich was. Von meiner Erfahrung, ich bin ja gern mit Germtag unterwegs und mache ganz gern Wuchteln. Und am besten macht man die Wuchteln 20 Mal hintereinander beim selben Ofen mit dieselben Bedingungen, damit du wirklich ein Gespür kriegst für die Umstände. Und die, das weiß man eh, die Wuchteln schmecken deswegen bei der Oma am besten, nicht weil es so eine tolle Technik hat, sondern weil es einfach immer die gleichen Parameter hat und das hat es halt mit der Zeit einfach perfektioniert. Und das heißt, mit Germtag komme ich ganz kurz recht und ich weiß, wie sich ein Germtag angreift, dem es gut geht. Das ist so wie ein warmer Bauch, der in der Sonne, also so samtig irgendwie, also so ganz, das ist ein Germtag. Und ich habe dann auch immer wieder probiert, Brötchen, also für unsere deutschen Hörer Semmen, zu machen. Das hat aber nie irgendwie so geschmeckt wie beim Bäcker und da habe ich dann zwei Wege probiert. Der eine war, ich habe mir mal ein paar Inhaltsstoffe beim Bäckerversand schicken lassen, da ist irgendwelche Enzyme bzw. Malz gewesen. Den Weg bin ich nicht weitergegangen. Der zweite Weg, den ich gegangen bin, ich habe es auf Baguette probiert mit Germ und habe ein Rezept gefunden von einer Frau, die das sehr gut perfektioniert hat und die hat genau diese Zeit ins Spiel gebracht, dass man praktisch einen Tag macht, den tut man dann über Tage hinweg pflegen und wieder neu machen. Ich weiß das genaue Verfahren nimmer und ich weiß auch nicht, wo ich das Rezept hier habe. Auf jeden Fall mit diesem mehrstufigen Zeitverfahren habe ich das hingekriegt, dass die Baguettes, die ich da daheim gemacht habe, wirklich so geschmeckt haben, dass ich sage, ja, jetzt komme ich in das Gebiet, wo ich sage, das ist ein Baguette. Und das hat mich stark verblüfft, wie viel eigentlich Zeit da drinnen steckt als Faktor und wie das dann plötzlich in ein Gebiet kommt. Gesundheit. Und wie das praktisch dann aber dann ins Zielgebiet kommt, rein durch die Verarbeitung. Ich habe an die Inhaltsstoffe nichts geändert. Nein. Vier wesentliche Sachen braucht man. Ein gutes Mehl und ein Wasser, etwas Hefe und Salz. Und das sind einmal die vier Teile, die ich brauche und dann Zeit und ein wenig handwerkliches Geschick. Und handwerkliches Geschick ist jetzt, du kannst ja den Sauerteig zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal beim Brot sind, den kannst du ja in eine Maschine einschmeißen und auf Play drucken und der macht ja das alles programmgesteuert. Du sagst aber Fenster auf, Fenster zu, solche Sachen. Naja, sicher. Jetzt haben wir ungefähr Außentemperatur 20, 21 Grad. Ja, nach der Hitzewelle. Es ist sehr angenehm jetzt, ja. Im Sitzen im Freien mit einem kurzen Hemd. Ja. Und vor 14 Tagen haben wir zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle über 40 Grad gehabt. Mhm. Mindestens. Mhm. Weil da steht Sonne an und Bockstum ist im gleichen Haus. Ist ein Haus mit einer Mauerstärke von einem Meter. Und da hat mein Urgroßvater schon gebacken. Da. Das seit über 150 Jahren ist da eine Bäckerei da. Und du hast eine Belüftung, aber nicht jetzt mit einer Klimaanlage oder so. Das ist alles nicht, nein. Weil, wie soll das funktionieren? Also ihr seid keine Fabrik auf der Welt? Nein, wir sind keine Fabrik. Kontrollierte Bedingungen? Nein, und keine Halle mit 8 Meter hoch. Und da stehen halt zwei Öfen drin und da spürt man das nicht einmal, wenn der Ofen eingeschaltet wird. Bei uns rührt sich schon was, da steigt gleich mal die Temperatur um 15 bis 20 Grad in der Backstube, wenn dann im Ofen voll gebacken und gearbeitet wird. Mhm. Weil da das Brot kommt ja mit einer Innentemperatur von 97 Grad außer. Das heißt, das Brot ist ja gekocht. Mhm. Wir backen ja nicht das Brot, sondern wir kochen das, wenn das gekocht ist. Und da ist wieder das Wasser das Thema. Das Wasser, nämlich das praktisch die Hitze, das genau. Ist der Vermittler von der Hitze von außen innen ins Brot. Genau. Und wenn das verdunst ist, sage ich jetzt einmal, gekocht ist, ja. Das ist ja der kochende Zustand, wo das Wasser in den gasförmig übergeht. Ja. Sag jetzt einmal, dann weiß man und man Temperatur, Brot, Thermometer in Brot reinsteckt und das haben wir ja. Und wenn wir neue Brotsorten probieren, im Alltag verwenden wir das überhaupt nicht, ein Thermometer. Ja. Aber nur, wenn wir etwas Neues machen oder es funktioniert was nicht. Ja. Dann tun wir halt Fehlersuche und dann arbeitet man mit. Dann schaut man, passen die Rohstoffe nicht, passt die Zeit nicht, passt die Temperatur nicht, passt die Mischtemperatur nicht, passt und. Mhm. Und wenn das alles halbwegs, und das lernt man in der Berufsschule, dass man mit den Komponenten umgeht, und dann hat man eine Temperaturrechnung, eine Zeitrechnung und wie es ja aus Gebäck, weil das Wasser, das wir ja in den Teig reingeben, das verdunst ja schon während dem Teigzustand. Das heißt, wir müssen ja die Sachen ja viel schwerer auswägen, als wie es dann im Laden fertig ist. Mhm. Und auswägen ist praktisch ja, also ein Teigstück abtrennen mit der richtigen Masse. Genau. Das ist geteilt. Und aber das heißt, wenn Sie den Ofen dann einschaltet in der Backstube, dann verändert sich alles rundherum, alles andere ja? Ja, sicher. Alles. Also, wenn du dann irgendwelche Brezen in einem anderen Eck machst, dann muss ja. Das. Ja, wie wirst du dem her? Naja, da erstens einmal fangen wir an mit so einfachen Hilfsmitteln, dass wir einen Teig zudecken. Dann die ganzen Temperaturbereiche in der Backstube. Das heißt, der Boden auf Kniehöhe haben eine andere Temperatur als wir auf Nasenhöhe. Ach. Und auf Armhöhe, sage ich jetzt mal, ist wieder anders. Das heißt, man nennt das zum Beispiel Hochgare, da haben wir auch noch zwei Stufen. Das wird alles verwendet. Und nachdem da so Regale drinnen sind, mit verschiedenen Höhen, kannst du das je nachdem, wo du das einschiebst, steuern. Im Winter oder in der Nacht, wie es jetzt zum Beispiel ist, wenn wir jetzt in der Nacht zum Arbeiten anfangen, dann hat es Außentemperatur 10, 12 Grad oder 8 Grad. Dann sind halt die Fenster, da werden auf die Nacht die Fenster zugemacht, die Tür zugemacht. In der Nacht kommt man dann und dann lässt man das dann zu. Dann schaltet man schon den ersten Ofen, der länger braucht, ein. Und dann verändern sich die Temperaturen eh schon. Und dann schaut man ja, die optimale, bei uns wird der Produktionsraum als Gärraum genutzt. Aha. Als natürlicher Gärraum. Und wir haben nur einen zweiten Gärraum auch. Wenn das nicht ausreicht, dass man, der ist auch praktisch gesteuert, den stellen wir auf 28 bis 30 Grad ein und da kriegen wir die Luftfeuchtigkeit ein. Aber dadurch, dass wir so eine kleine Bäckerei haben und Backstube haben, funktioniert das mit der Luftfeuchtigkeit auch ganz gut. Wir haben die optimale Betriebstemperatur da drinnen für Brot und Gebäck. Wir brauchen das nicht in den Ofen rein, wir brauchen nichts dazu da. Und wenn es einmal ein wenig zu kalt ist, dann machen wir Ofendierl auf und dann passt das schon wieder. Mhm. Wir haben nicht einmal einen Heizkörper drinnen, weil wir das nicht brauchen, weil wir schalten einfach einen Ofen ein. Mhm. Ist ein Ofen. Ja, genau. Und alles andere regelt dann die Umgebung alles. Und es riecht ja gut, muss man eindeutig sagen. Es gibt viele Berufe und viele Handwerker, Werkstätten, wo es nicht gut riecht. Und es gibt welche, wo es gut riecht, aber in der Bäckerei riecht es besonders gut. Ja, wenn es alles normal läuft schon und wenn was nicht so läuft, dann riecht man es auch gleich. Ach so, und das ist, was ist dann? Zum Beispiel, wenn der Salzstangerl vom Blech runterrutscht und das merkt man nicht und das verbrennt und es kommen weiße Punkte und sonst alles schwarz raus, dann riecht man es auch. Ach, dann ist es verkohlt. Und irgendein, das, was schlecht wird, zum Beispiel beim Sauerteig oder so? Das, ja, das kann schon sein. Und das riecht man aber auch? Ja, sicher, weil der Sauerteig hat ja auch bestimmte Temperaturen und wo er sich richtig entwickelt. Und da sind ja im Sauerteig bilden sich ja Milch- und Essigsäurebakterien. Yeah. Und die Milchsäurebakterien kann man sagen, ab 25, 26 aufwärts und die Essigsäurebakterien drunter. Das heißt, wir verwenden ja beim Sauerteig Holzkesseln, also so Holzfässer wird man es früher verwendet, da darf man aus lebensmitteltechnischen Gründen nicht mehr verwenden. Mhm. Jetzt haben wir so Nierosterkessel und da natürlich ist ein automatisches Rührwerk dabei. Man braucht nicht mehr mit der Hand jetzt mit so einem Holz überdimensionalen Kochlöffel einen Sauerteig rühren. Man nennt das Einrühren. Aber ist das nicht eigentlich dann eine weitere Komponente neben den Zutaten und der Zeit, die Mechanik? Ja, sicher, die Mechanik, weil gerade durch das Rührverhalten und durch die Behandlung des Sauerteigs verändert sich natürlich dann auch das, man jetzt hat, gerade wie es jetzt ist, ist recht warm, jetzt muss man den Sauerteig eher kühlen. Es gibt natürlich die Varianten, die industriellen Varianten haben gekühlte Sauerteigrührer. Mhm. Die dann Sommer über Winter das gleiche Betriebstemperatur haben. Beim Bäcker ist das natürlich wieder ein wenig anders, weil ja der viel kleiner ist. Also das tut er durch die Komponenten, die er verändern kann, ein kaltes Schüttwasser, das Möhlenkühlung, damit das funktioniert. Eine gute Hausfrau schlägt den Germteig an die 100 Mal auf eine bemehlte Fläche. Das Schlagen ist auch wichtig, weil da, was passiert beim Schlagen? Ich meine, warum muss ich den Schlagen? Den muss ich ja echt hinpfeffern. Und dann wird er auch gut. Da wird er auf einmal fluffig. Nicht fluffig ist der falsche Ausdruck. Da passiert irgendwas. Die Verbindung zwischen Mehl und Wasser, das wird aber intensiver, nicht intensiver. Und der Bäcker merkt das, indem er einfach die Misch- und Knetzeit so verändert, dass für das Gebäck- oder Brotbereich, dass das richtig dann die Teigkonsistenz richtig ist. Man braucht nur schauen, wenn man jetzt einen Kropfen auf Deutsch Berliner macht, dann soll der Teig so sein, dass man den ziehen kann, ohne dass er reißt. Mhm. Das heißt, man sägt dann durch den Teig. Wenn ich jetzt einen Brotteig mache, dann ist das natürlich eine ganz weiche, batzige Angelegenheit. Da brauche ich gar nichts ziehen, sondern die Konsistenz soll ja da ganz anders sein. Der wird dann durchs Wirken und Formen dann erst so gemacht, dass das passt. Aber das ist dann die Verbindung vom Wasser mit den anderen. Ja. Und da ist auch der Kleber dann, dieses Gluten, glaube ich. Gluten ist ja nur ein Teilbereich des Mehls. Aber das hat dann, also Gluten braucht man, also es gibt auch im Bäckerstoff als Zusatzmittel, das man im Bäckershop kann man sich schicken lassen als Zusatz zum Heimbacken. Ich gar nicht, was da so ist. Kleber, alles wird angeboten. Ein extra Kleber, den du dazu gibst. Bei Brötchen soll das zu besonders gute Brötchen führen und so. Grüß Gott. Ja, das kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, was da mit solchen Sachen beschäftigt, mir einfach zu wenig. Aber Kleber praktisch ist für dich eigentlich kein Thema. Du fasst es rein in die Qualität vom Mehl, wie das Mehl sich benimmt. Ja. Jetzt müssen wir nämlich geschwind zur Semme zurückgehen und zur Handsemme. Du hast gesagt, der Unterschied ist eigentlich die Zeit. Die Zutaten sind im Wesentlichen die gleichen. Ja. Was macht bei der Handsemme, bist einfach länger damit, hat die mehr Zeit zum... Erstens hat es mehr Zeit zum Reifen. Das Zweite ist, sie wird viel intensiver geknetet. Das heißt, da wird öfter die Luft ausgedruckt vom Teig. Das heißt, Mischen und Kneten, das wollte ich zuerst gerade noch fragen, ist auch ein Unterschied. Das sind zwei verschiedene Sachen. Mischen werden nur, die Rohstoffe werden vermengt. Ja. Das ist der erste Teil des Teigbereitens. Ja. Und das Kneten, das ist dann für eine intensivere Version. In dem Fall bewegt sich der Mischarm und die Mischschale schneller. Ah, okay. Ja. Und bei der Handsemme jetzt praktisch ist das bei der länger. Handsemme Da nimmt man, man wirkt ja eine Handsemmel, das heißt, oder schlägt sie. Ja. Das heißt, es wird der Rundling, der Teigling, wird nochmal flachdruck, da drückt man die, die übrige Luft aus. Das sind dann auch nicht die großen Luftblasen drin. Ja. Oder wir bei einer normalen Semmel. Ja, genau, das sondern dann auf, ja. Und dann schlagt man es dann noch ein und dann ist das dann der und es ist das gleiche, wie wenn man dann eine Hand, Salzstangerl mit der Hand macht oder alle Handgebäcke sind dann anders. Aber wo ist da der Faktor von der Hand? Ja, weil einfach die Luft weg ist. Und man drückt dann das so rein, dass das dass die das Luft dabei außerdruckst. Ja, weil ja die Luft trocknet, ja. Aha. Und je weniger Luft, dass ich drinnen habe, umso länger bleibt es ja frisch. Und eine Maschine konnte es nicht so drucken wie du mit der Hand, wenn du das so einstößt, dass eine Maschine lauter Handsemmeln macht? Ja, die kann keine Handsemmeln machen, Gott sei Dank. Eine Brezen-Schlingmaschine gibt es und eine Mohnflessel-Schlingmaschine, aber normalerweise, aber das sind so Bereiche im Industriebereich. Und, aber warum kann eine Maschine keine Handsemmel machen? Na, weil das nicht geht. Ja, weil, wo ist da der genaue? Ja, weil es so drei- oder vierdimensional nicht arbeiten kann. Gott sei Dank. Du musst praktisch den Teig einmal flach machen? Flach machen, dann muss ich ihn über den Daumen drüber wickeln, einen Teil einschlagen und dann mit der zweiten Hand, mit der gekrümmten Hand und mit, mit Handballen, sag jetzt einmal, dann da reindrücken und ja, dann schlage ich wieder einen Teil über, den, über das bestehende Teil drüber und so ist das ein Mechanismus, damit die, das, was sonst Stern ja, oder also ein Stanzwerkzeug versucht zu simulieren. Man, ja, simulieren, dass man jetzt die Form so kriegt, macht man das nur mit der Hand, mit Veränderung der Teig-Dings und das kann dann eine Maschine nicht. Wirken heißt das? Ja. Also ein Semmel wirken? Entweder wirken oder schlagen. Schlagen. Immer für unsere Zuhörer, die möglicherweise aus jetzt das nicht, wir reden da von der Kaisersemmel, von der österreichischen Kaisersemmel. Oder Sternsemmel in Deutschland. Ach so, das gibt es, okay. Ja, gibt es schon. Und die Sternsemmel in Deutschland und die Kaisersemmel, die haben eben so ein, eben sternförmig, wie man es eben kennt, eingeprägtes Muster, aber eben gewirktes Muster bei der Handsemmel. Ja, versteht. Genau. Und dieses Wirken ist eben, dass man dann noch einmal in die Teigtextur eingreift und die Luft auch. Man verändert das, das wird nur einmal, das Gebäck wird komplett neu gemacht. Mhm. Das ist nur ein roher Teigling, der rund ist, der nicht irgendwie, der hat nur, muss mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden geruht haben. Ja. Da ist er natürlich aufgegangen. Und dann natürlich kommt die muss dann wieder die Hefe neu anfangen dann zu arbeiten, dass das dann wieder geht. Weil ja, da ist jetzt dann, die Wärme ist heraus, weil durch die Wirkung der Hefe entsteht ja Wärme. Und durch die Wärme verändert sich das Wasser und dadurch geht's. Mhm. Und das einen Teig auseinanderziehen, das ist ja auch nicht so einfach. Also der hält ja zusammen. Ja. Das heißt, der braucht einfach eine Zeit zum Rosten und dann wird er eben, dann kannst du ihn auseinanderziehen, aber auch nur bis zu einer bestimmten Grenze. Ja, weil man kann es über, wenn man zu lang rostet, dann stirbt er. Dann ist er tot. Ja. Oder er soll keine Haut kriegen. Die Oberfläche soll nicht hautig sein. Genau. Man braucht eine bestimmte Lufttemperatur, damit das funktioniert. Und das ist wie beim also ich kenne es vom Wuchtelmachen, beim Germtag, der kann sterben. Also der ist dann einfach kalt, der kann sich verkühlen, da ist der Luftzug, den kannst du echt umbringen. Ja. Sachen gibt's. Ganz, wir arbeiten nur mit einfachen Mitteln, aber die so kompliziert sind, dass langjährige, die einfach nur so dahin arbeiten, die größten Probleme haben damit. Das musst du nur mal sagen, warum oder was? Ja. Konkret. Ja, dadurch, wenn man jetzt die Temperatur außen und Backstubentemperaturen, Teigtemperaturen nicht beachtet, was optimal sind, dann ist ein Bäcker, der von mir aus jahrzehntelang schon Bäcker ist und geschlampert ist, bringt dann das nicht aus, wie es eigentlich gehört. Aha. Also das Brot und Gebäck wird dann nicht so, wie es dann hat er zu viel Fett. Der muss einfach die ganze Zeit die äußeren Umstände mit berücksichtigen, ob es die Luftfeuchtigkeit regnet, dann wird das Gebäck anders gebacken, weil ja das verändert ja dann im gebackenen Zustand relativ schnell die Konsistenz, weil mir sagt man dann jetzt Sach oder Ledschert. Aber heute ist zum Beispiel recht, jetzt ist es nicht mehr so schwül, aber zuerst war es schwül, das müsste man schon irgendwie. Ja, das kennt man. Das kennt man schon. Man braucht dann nur, wenn man auf Apothekerwagen Brot oder Gebäck legt, dann ist, wenn es recht schwül ist, dann verliert es nicht so viel Luft, Feuchtigkeit, dann ist es um Mittag nach 6 Stunden schwerer, als wie wenn es ein trockener Zustand ist. Jetzt ist es ja so bei der Bäckerei nicht alles, was, oder beim Handwerk, oder überhaupt, nicht alles, was mit der Hand ist und was, wo ein Mensch dabei ist und wo sich einer was denkt und mit der Hand drinnen ist, automatisch besser, wie das, was irgendwie industriell hergestellt wird. Aber ich habe den Eindruck, bei der Bäckerei sind alle die Faktoren, wo der Bäcker als Mensch drinnen steckt, führen zu einem besseren Produkt. Das muss man schon sagen. Können zu einem besseren Produkt führen. Aha. Können. Warum? Ja, weil der Faktor Mensch ja ist ja die Variable. Nach oben und nach unten. Richtig. Das ist, wenn ich industriell ist, das Gleiche, da ist auch, die Maschinen sind von mir alle die gleichen, nur der Mensch in der Industrie beeinflusst die Qualität, indem er einfach die Rezepturen und die Organisation um das Ganze alles so macht, dass dem Handwerk so neu, dass es keinen Unterschied gibt. Hohe Qualität. Das kann ich auf ein Bild. Wenn ich aber ein Billiganbieter bin, dann brauche ich auf die Qualität nicht so achten, weil da ist ja nur der Preis links und dann ist dem das wurscht. Weil so ein Produkt, das es auch beim Bäcker noch gibt oder geben sollte, das ist Knödelbrot. Semmelwürfeln. Ja. Und da passiert es das manchmal und dadurch, dass die Anzahl der Bäcker ja relativ in den letzten 10 Jahren gering geworden ist, wird der Großteil vom Knödelbrot ja nicht mehr beim Bäcker gekauft, sondern im Handel. Und das ist ein industriell erzeugtes Knödelbrot. Wenn ich jetzt also ein Sackel Knödelbrot aufreiße und ein Knödelbrot vom Bäcker hole, dann sind das 2 Paar Schuhe. Weil das vom Bäcker riecht wie vom Bäcker. Und das vom Handel, was ich mir vom Regal raus tue, das riecht noch nichts, weil ja, da ist nichts. Ja, aber da ist nichts. Es ist ja dasselbe Material drin, ja, oder? Ja, aber man riecht nichts. Ja, warum riecht's da nichts? Ja, weil das andere riecht nach Bäcker. Und warum riecht das nach Bäcker? Ja, Kunden, also ich merke das ja auch am Wochenmarkt, wo man relativ hohe Kundenfrequenz an Kunden, da kommen dann Kinder, die mit der Mutter reden und sagen, das Knödelbrot kauft man wieder, weil das riecht nach Bäcker. Und das ist ein Phänomen, dem muss man nur weit mehr Gehör schaffen. Und dann muss man auch denken, ist das bei uns ja von Semmeln und Weißbrot altes Brot, das wir dann zur Würfelform schneiden und verpacken und das also zum Teil trocknen. Langsam trocknen, nicht schnell trocknen. Also das heißt, es wird luftgetrocknet und dann geschnitten und dann verpackt. Und dann können wir auch das weiter transportieren. Ich meine, verpackt ist ja auch noch eine Geschichte. Das sind ja nicht Nylonsackerl oder so, sondern das sind so Papiersackerl. Hutback. Wie heißt es? Also ein Hutback ist das, nennt man so ein Brot. Also so Sackerl. Und da geht die Luft ein wenig durch. Und, genau. Luftfeuchtigkeit und so weiter. Ja. Ich kann mich erinnern, einer der Stadtplatzbäcker in Altheim war früher die Frau Neihauser oder die Neihauser. Und wenn man da reingegangen ist, hat es einmal wieder ganz gut gerochen. Aber die hat die Semmeln und die Mohnflässerl vorn in einer Vitrine gehabt und ein bisschen links daneben die alten Semmeln. Und wenn wir reingekommen ist und ein Knödelbrot verlangt hat, dann hat es ein paar solche Semmeln genommen und noch weiter hinten ist eine Maschine gestanden, reingeschmissen und hat einen Knopf gedruckt und dann hat es ein ganz typisches Geräusch gemacht und dann ist es direkt in den Sackel abgefüllt worden. Und bei ihr waren wir mal in der Volksschule auch einmal, weil der ihr Bub ist bei uns in meine Klasse gegangen, haben wir Exkursion gemacht in die Bäckerei vom Neuhauser und da hat uns der alte Herr Neuhauser gezeigt, wie er die mit der Prägemaschine die Kaisersemmeln macht. Und das war, hat mir eigentlich recht gut gefallen. Und das Interessante war, dass die, wir haben beim Neuhauser die Mundflässerl am besten geschmeckt, der Weihe hat die besten Salzstangerl gehabt, der Glucksberger hat auch irgendwas Gutes gehabt und zum Stanzinger sind wir nie gegangen, weil er zweiter unten war. Genau, aber es hat, jetzt musst du das denken, Glucksberger, Neuhauser, Weihheppe, Stranzinger, vier Bäcker in einem Ort von 4.000 Einwohnern, 5.000 Einwohnern. Ja, und 5 Jahre vorher waren es 7 Bäcker. Ah, wen hat es da noch? Weißt du das? Ja, ein Gerschner. Aha, kenne ich nicht mehr. Der bei der Volksschule dort war. Und der Schrecknäder. Ah, nein, kenne ich auch nicht mehr. Böckelrosa. Das sind wir schon bei 8. Ja. Eh? Wie bist du zur Bäckerei gekommen, Rudi? Ich meine, wir haben uns kennengelernt in der Volksbank, da habe ich gearbeitet als Ferialjob und dann ein Jahr noch in der Marketingabteilung. Da hast du warst Head of Marketing. Volksbank Altenbraunau, 9 Filialen, glaube ich, insgesamt, eine Genossenschaft, ein Zusammenschluss von 9 Banken, glaube ich 9, wenn es stimmt, ja. Zuerst, also Volksbank Altenbraunau waren wir 12. Oder 12, ja. 12 Filialen und das heißt nur Volksbank Goldheim waren 7. Ja. Und da war praktisch Volksbank als Genossenschaft, das sind einfach Gewerbetreibende des, der Umgebung, haben sie eine Bank gegründet irgendwann einmal vor, was weiß ich. Ja, zwischen ja, 1910 und 1920. So ein bisschen so diese Genossenschaftsidee, ja, genau. Und dort warst du in den 90er Jahren, 1990 ungefähr war das, 1989, in der Marketingabteilung und hast wirklich einen Bürojob gehabt? Ja, ich bin ja Bäckersohn und meine Eltern waren noch relativ jung. Und nach der Matur, ich habe das Glück gehabt, dass ich in ein Gymnasium gehen hat dürfen mit einem Schwerpunkt, Schwerpunkt Sport und Mensch. Sport und Mensch. Man soll den Mensch nicht, ja. Weil, ich sage jetzt einmal, dadurch, dass ich ja, es ist da sehr viel auf die zwischenmenschlichen Beziehungen und auf die Toleranz Wert gelegt worden, dass wir haben damals schon unterschiedliche Nationalitäten in der Schule gehabt, haben sie viel Sachen aber beschäftigt mit allen Strömungen, die es gegeben hat, was ich gemerkt habe, was Gleichaltrige, auch die ins Gymnasium gegangen sind, die Ausbildung nicht gehabt haben. War das zufällig oder war das Teil des Programms? Das war Teil des Programms. Das ist einfach in der Schule Sport so geblieben. Mensch. Ja, ich bin, wir waren ein Schulversuch und habe auch in Leibeserziehung maturiert. Und ich habe damals schon 8 bis 10 Turnstunden, Pflicht durch Turnstunden gehabt. Und meine Eltern haben gewusst, dass das gut ist für mich. In, wo war das? Ich bin in Saalfelden in die Schule gegangen. Sportgymnasium Saalfelden. Also in Salzburg. Früher war das, hat man, das ist ein Schultyp des früheren, da hat es 4 Schulen in Österreich gegeben. Bundeserziehungsanstalt hat das geheißen. Aha. Und dadurch, dass der Name irreführend war, weil sie geglaubt haben, der Bund kümmert sich jetzt um die Erziehung, die schwerst erziehbarer. Das war ja nicht so, das war eher, Früher hat man eigentlich sagen können, Elite-Schule, sage ich, sind sehr hohe Maßstäbe gesetzt worden und es war ja eine sehr hohe Ausfallsquote. Mhm. Und da ist nicht irgendwer durchgedruckt worden, sondern von den 120 Schülern, die wir in der ersten Klasse angefangen haben, sind 8 zur Matura gekommen. Mhm. Ui. Und da. Aber das war einfach auch den Sportnachwuchs ja, von Österreich. Nein, es ist nicht um Sportnachwuchs gegangen, sondern der Haupttrainer war eher der. Wir sind dann auf Schulversuch gewesen und mein Sohn, 20 Jahre später, war nicht mehr Schulversuch. Der ist dort auch noch mit Schule gegangen. Da hat man das dann schon auf geregelte, also gesetzliche Bahnen waren das dann schon. Mhm. Wir sind direkt am Ministerium unterstützt gewesen. Wie gesagt, die 4 Schulen haben einen Ministerialrat gehabt, der für die zuständig war. Und da sind unterschiedliche Programme getestet worden, wie sind Schüler, die gut oder viel Sport betreiben, blöder als wir die Latein oder neusprachlich die Ausbildung haben. Und das wollten sie eigentlich, oder wie wirkt sich das aufs Lernverhalten aus? Sind die ruhiger? Können sie die länger konzentrieren oder weniger lang? Zappeln die ganze Zeit? Oder sind die ja überhaupt nicht beeinflussbar, weil ja die ganze Zeit am Fußball, am Handball oder Volleyball ganz gleich was mitspielen? Und Aufnahmetest? Ja, Aufnahmetest. Es war ein 3-Tages-Aufnahmetest. 400 Schüler haben dort in der K-Woche eine Aufnahmeprüfung gemacht. Zu meiner Zeit halt. Und davon sind 120 Nummer waren aus ganz Österreich. Mhm. Also da sind in meiner Klasse, wie ich erste Klasse angefangen habe mit 10 Jahren, 11 Jahre, 2 Wiener, 2 Kärntner, 10 aus Oberösterreich, 10 aus Bundesland Salzburg, einer aus dem Ort Saalfelden. Mehr, also das war, und hinkommen sind wir mit dem Zug und ohne Handy und ohne, das hat es alles nicht gegeben. Und die anderen Schulen, wo waren die? Telfs? Nein. Es hat zwei Mädchen und zwei Burschen Schulen gegeben. Graz-Liebenau ist die zweite Burschschule. Wien-Buhr-Havegossen. Und Gmunden-Altmünster. Und gibt es die so in der Form noch? Naja, die Schulen existieren schon noch und die haben halt unterschiedliche Entwicklungen gemacht. Mittlerweile, also vor 20 Jahren oder 15 Jahren, wie es mein Sohn dort in die Schule gegangen ist, hat die höhere Internatsschule des Bundes geheißen, HIB, mhm. HIB, und mittlerweile haben sie das aussuchen können, ob sie jetzt eine Bundesschule oder eine Landesschule werden wollen. Mhm. Und nachdem es, da hat es halt dann, wo sie halt das meiste Geld lukrieren haben können, damit sie die Entwicklung der Schule weiter vortreiben können, sind halt die Sachen verändert worden. Und Schulversuch gelungen von deinen Augen aus? Ja, schon, weil es wird ja seit Jahrzehnten verlangt, dass mehr Leibeserziehung unterrichtet wird. Aber erstens gibt es ja die Lehrer nicht dazu und zweitens gibt es die Hallen nicht dazu, die Zeit dazu und man will ja auch nicht. Aber weil die Volksgesundheit, man will ja nicht, dass das Volk gesund ist und sich Gedanken macht, sondern weil da hängt ja viel zu viel dran. Mhm. Weil wenn je Industrie. Ja, sicher. Man muss ja die medizinische und die nachmedizinische Industrie, die ganzen Reha-Zentren, die haben ja dann keine Arbeit. Aber für die persönlich gelungen, die Idee? Ja, weil man lernt, Im Team zu arbeiten. Das heißt, so wie sie einer am Fußballplatz, am Handballplatz, am Volleyballplatz, beim Schwimmen, beim Wandern, beim Laufen verhält, so ist er im Leben auch. Mhm. Und wenn er dort alle bisselt, dann bisselt er im Leben auch. Und dann ist der ja auch nicht genau. Man muss ja auch lernen, sich unterzuordnen und also in Teilbereichen andere Führungskräfte zu vertrauen. Um das geht's. Mhm. Und wenn einer das nicht kann, und man lernt da kommunikativ zu sein. Mhm. Weil als Einzelkämpfer bist du ein Einzelkämpfer. Du bist halt in irgendeinem Eck. Und man muss eh nicht mit der Allgemeinheit mitschwimmen, aber man muss ja verstehen und tolerieren können. Aber auf der anderen Seite, wenn du als Zehnjähriger dorthin kommst, aus einem Ort, außer mit 4.000, 5.000 Einwohnern, dann machst du dort dieses Programm und dann kommst du wieder zurück, dann bist möglicherweise dann da ein Einzelkämpfer, weil die keiner versteht, von was du eigentlich redest. Ja, wichtig ist, dass man am Boden bleibt. Mhm. Man muss geerdet sein. Was sagt man jetzt? Früher, meine Eltern haben schon geschaut, oder mein Umfeld hat schon geschaut, dass ich nicht abhebe. Ja, ja. Also das heißt, in die Ferien aufstehen, in der Backstube helfen, mit meinem Vater oder ganz gleich ins Geschäft gehen, Kunden bedienen. Wichtig ist, viel Kundenkontakt, weil wir haben, also mit der Bevölkerung Kontakt haben. Und dann in seinen Neigungen, dass man dann gefördert wird. Also ich habe gern Fußball gespielt, ich habe gern Sport betrieben. Ich wollte eigentlich alle Leibeserzieher werden, also Turnlehrer werden. Aber Ich habe die Aufnahmeprüfung für Leibeserziehung gemacht für die Universität und war das während der, ich habe dann gesehen, dass nach 15 Jahren oder 20 Jahren Leibeserzieher, denen hat es Knieweh da, das Kreuzweh da, haben so viele körperliche Schäden gehabt, da haben wir gedacht, na, das muss ich auch nicht haben. Wer weiß, ob ich dann mit meinem Körper so den Beruf noch ausüben kann. Mhm. Das war eigentlich dann das Abschreckende für mich. Jetzt muss man vielleicht ein bisschen, die Familie Stranzinger ist ja mir bekannt. Ich kann es im Detail nicht auflösen, wer jetzt genau wer ist und wer der Onkel, wer der Vater, wer der Großvater ist. Meine Großmutter war mit dem Direktor Stranzinger bis an deren beiden Lebensenden per Sie, aber eng befreundet. Und auch mit der Frau Stranzinger. Also haben immer gemeinsam Tee getrunken im Garten, sind ins Müllviertel gefahren, auf Ausflüge. Aber das waren die Stranzingers. Und da war da praktisch der Herr Stranzinger Bankdirektor. Mhm. Einen anderen Stranzinger kenne ich, der ist in Bolling ein Wirt. Kann das sein? Ja. Einen anderen Stranzinger ist er hat was mit Schulz da, Schuldirektor, Schulrat? Ja, Wirt ist gleich. Okay, das ist der Wirt und der Schulrat in Bolling, also 5 Kilometer entfernt. An anderen Herrn Stranzinger gibt's, das dürfte der Onkel sein von dir, der an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in der Schweiz, in Zürich, ETH Zürich, unterrichtet hat und ein Wissenschaftler ist in der, glaube ich, mit Tieren etwas, ja. Tierzucht, der auch Verbindung hat zu neuseeländischen Kollegen. Schwestern von dir möglicherweise oder anderen aus dem System haben auch irgendwelche interessanten Berufe. Also ich finde jeden Beruf interessant, aber Berufe, die im Sinne von interessant ungewöhnlich, beziehungsweise von meiner Sicht als Kind ungewöhnlich. Was sind denn die alles? Da waren? Ja, sag jetzt einmal, die Geschwister von meinem Vater, ja, die zwei Töchter und zwei Buben sind da, wie mein Vater war, ist Bäcker geworden und der andere ist Wissenschaftler, also Tierzüchter, also Bauer eigentlich, sollte eigentlich Bauer werden und aus dem ist dann halt der ist halt dann halt weit entschuldigt, halt tiefer eingestiegen in die Materie und dann ist halt nicht mehr am Bauernhof gewesen, sondern an der Universität gelandet. Und die weiblichen Geschwister, eine ist nach Marokko gewandert, sag jetzt mal, ist mit einem deutschen Bauern, sag jetzt mal, mit einem Entwicklungshelfer beieinander verheiratet gewesen und waren in Marokko eine Zeit lang und sind jetzt da an der deutschen Grenze verheiratet und der dann auch in der Landwirtschaftsschule jahrzehntelang unterrichtet hat. Und die zweite ist mit einem Elektromeister verheiratet, auch an dem deutschen Grenzbereich. Die sind halt viel Rall gefahren und Erfinder und so Sachen. Ja, und meine Geschwister, die sind von Lehrer angefangen bis Biologin, Ärztin oder Sozialarbeiterin, diplomierte Sozialarbeiterin oder eine ist im kirchlichen Bereich, im Sozialbereich tätig, betreut die ganzen Gefangenenhäuser in Oberösterreich. Ja, ist Pastoralassistentin, ja. Also eher bunte Mischung an schönen Berufen eigentlich. Ja, oder? wir sind eigentlich so aufgewachsen, dass man nie in unserer Berufswahl oder in den Neigungen eingeschränkt worden sind, sondern eigentlich nur gefördert worden. Das heißt, wir sind von kleinst auf schon einerseits musikalisch erzogen worden und andererseits jeden Sonntag in Kirchen gehen, das war eh klar. Und das Dritte war, es sind alle im Turnverein gewesen und haben Sport betrieben viel und wir haben viel für solche Sachen und alle Augen und Ohren auf und sind mit alles beschäftigt, was sie hat natürlich auch hin und da so Konflikte gegeben, weil es hat ja nicht alle zum allgemeinen Stand so passt, was man so da hat. Aber manche haben es ein wenig verbergen können und manche haben das den Konflikt offen ausgetragen. Was sind das für Konflikte? Naja, zum Beispiel einer, der sehr intensiv geführt worden ist, war in den Ende 70er Jahre wegen Militär- und Sozialarbeiter. Also, das heißt, ich habe meinen Militärdienst ganz normal gemacht, aber ich war in Ried und habe aber mit der Uniform nicht heimfahren können, weil meine Schwester, die nächste, die hat rotiert, weil die hat das überhaupt nicht akzeptiert, dass da nicht der Zivildiener in der Familie. Dass ich da kein Zivildiener bin, aber das war überhaupt kein Thema für mich, weil für mich war es eigentlich nur, ich erledige das und dann ist das erledigt, aus. Und damals war ja das mit Zivildiener ja ein eigenes Kapitel. Mit Kommissionen, wo man so beweisen hat müssen, dass man nicht kaum mit der Waffe und so weiter. Genau. Und das war ja nicht so, wie man jetzt, hat man entweder oder, mache entweder das oder gar nicht. Genau. Ja. Wie es in Deutschland zum Beispiel auch schon ist, dass es ja keine Wehrpflicht mehr gibt. Aber ich habe das, für mich war das auch keine Einschränkung, weil als Internatskind war es eh schon gewohnt, dass ich mein Bett selber mache, dass ich mir mein Gewand selber herrichte und dass ich mich kümmere, dass ich zu einer bestimmten Zeit das Essen kriege, dass ich selber mein Leben in die Hand nehme. Viel haben wir das erste Mal erst beim Militär machen müssen, weil die sind ja noch nie weggekommen und die haben natürlich dann schon am Anfang große Probleme gehabt, weil die haben noch nie einen Kasten selber eingeräumt, die haben sich noch nie einen Unterwisch zusammengelegt selber oder ja, und lauter so, aber das sind jetzt einmal die Basics da, dass man mit dem umgehen kann. Naja, jetzt sind wir dann bei der Bank, du bist in der Bank und steigst aus. Ja, wie alt warst du da? Ich war 32. 32, ja. Und mein Vater hat sich, er war das zweite Mal verheiratet und dann hat er sich einfach das Leben genommen. Am Vortag noch geredet mit ihm, ganz normal. Also, und am nächsten Tag, ja, war er tot. Und ohne dass ich das gewusst habe, hat er mich als ein Alleinerben eingesetzt gehabt. Und die Entscheidung war dann, es war Kleinstbäckerei, das heißt ein Mitarbeiter, ein langjähriger Geselle, der jetzt eher noch da ist und sonst nimmt. Und Jahrzehnte, also jahrelang schon nichts mehr investiert worden, alles in einem sehr problematischen Zustand. Aber Bäckerei hat es gegeben und man hat gerochen, dass da noch eine Bäckerei ist. Okay? Und einerseits waren die, dadurch, dass ich Marketing war ich ja nicht in der Bank im Tagesgeschäft so mittendrin, sondern ich habe in die Zukunft geschaut und habe gesehen, dass da große Veränderungen kommen. Und ich habe damals schon neben der Bank relativ viele Ausbildungen gemacht, die ich mir selber finanziert habe und die ich einfach um mein Wissen weiter, aber nicht im Lebensmittelbereich, sondern allgemein. Und nachdem ich ja in meiner Gymnasialzeit und vor und nach dem Militär alle in der Bäckerei, Backstube oder Verkauf oder Verwaltung und drumherum das alles mitgearbeitet habe und sehr intensiv und gearbeitet habe und auch natürlich auch viel gefragt habe und damals die Entscheidung ja schon war, ob ich das nicht im zweiten Bildungsweg machen kann, aber damals ist das nicht so, damals hat es noch genug Lehrling gegeben und da hat es noch genug und da hat man sich auf das noch gar nicht so Gedanken gemacht, da hat man auch nicht gewusst, was tut man denn mit einem Maturanten, der auf einmal Bäcker werden möchte. Vom Ablauf her? Man hat sich da nie Gedanken gemacht damit. Kriegt er eine Lehrzeitverkürzung? Genau, oder? Lauter so Sachen. Und da darf der das überhaupt ausführen? Ja, ich bin damals noch, da hat es dann noch sehr dezentrale, in jedem Bezirk ist eine Berufsschule gewesen, das gibt es ja alles nicht mehr jetzt, man hat das auch alles zentralisiert, dass die Fachbereiche benannt sind, weil sie sich ja bessere praktische Werkräume nutzen können und öfter nutzen können und besser nutzen können. Und ich bin damals als 20-Jähriger in den Berufsschule gefahren und habe gefragt, wie ich das tun kann, damit ich jetzt zur Gesundheitsprüfung komme. Und da hat es eigentlich keine Lösung gegeben, die mir passt hat. Also ich hätte 3 Jahre lernen müssen und hätte mich und ja. Das heißt, du warst eigentlich dann mit 32 Jahren eben kein... Ich bin kein Bäcker gewesen. Du warst kein Bäcker. Aber ich habe mit den Zeiten, die ich nachweisen habe können, wo ich auch bei der Krankenkasse und so angemeldet war, als Dings, genug Zeiten gehabt, die ich hätte sofort zur Meisterprüfung antreten können. Ich habe aber den theoretischen Bereich ja nicht so können. Mhm. Das heißt, das letzte Jahr, das habe ich parallel Bäckerei, da war die Entscheidung, führen wir die Bäckerei weiter, Frau, Kinder waren schon in einem Alter, wo Kindergarten und Schulzeit begonnen hat und Frau wollte wieder im Berufsleben einsteigen und mit einem Teilzeitjob, ja, machen wir es selber oder geht es irgendwo hin arbeiten? Und dann haben wir sich halt eine bestimmte Zeit gegeben, dass wir gesagt haben, das probieren wir jetzt einmal, sperren wir einen halben Tag auf und arbeiten wir mal. Und ich bin gleichzeitig meinen normalen Beruf in der Bank weitergegangen und bin halt vorher oder nachher dadurch, dass das sehr eng beieinander war, 100 Meter oder ist der Arbeitsplatz. Ja, ja. Und wenn irgendwas grün ist, ist das sehr kulant da von meinem Arbeitgeber behandelt worden. Wenn es ein wenig gleich gegangen ist und irgendwas gewesen ist, dann bin ich halt schnell weggegangen. 5 Minuten später war ich wieder da. Und das Wissen? Und das Wissen habe ich mir dann halt angeeignet, indem ich 3 Klassen Berufsschule auf einmal gemacht habe, in meinem Zeitausgleich oder Urlaub von der Bank und habe dann die Gesellenprüfung gemacht und ein Jahr später die Meisterprüfung. Mhm. Aber dadurch, dass man erstens schon älter ist und einen eigenen Betrieb hat, wo man ja nicht abhängig ist, jetzt, dass man das tut, was einem angeschafft wird, sondern da muss man selber Entscheidungen treffen. Jetzt habe ich natürlich die Zeit genutzt und das haben auch die damaligen Berufsschullehrer erkannt. Kein Blödsinn machen. Nein, erstens bin ich ja nicht dort gewesen, wenn Wiederholungen dort waren, sondern die haben einfach Berufsschuldirektorin hat mir den Klassenvorstand zugewiesen und hat gesagt, mit dem machen sie das. Ich rede mit dem und dann ist in Absprache mit dem habe ich erstens einmal ordentliche Unterlagen von der 1. bis zur 3. Klasse kopiert gekriegt, damit die auch leserliche, sage ich jetzt einmal, was wichtig ist. Und dann ist halt, eine Woche oder 14 Tage vorher wieder habe ich das Gespräch gesucht und gesagt, wann muss ich da sein, wann wird was gemacht, was brauche ich nicht so unbedingt. Mhm. Und so hat man halt dann den Lehrplan, habe ich halt das in 10 Wochen durchgezogen, dass ich dann einen Großteil Kinder habe. Und das war schon notwendig? Das ganz, ganz notwendig, weil... Was war das? Das geht auch von Handsemme machen. Mhm. Mit der Hand Semme machen. Das hat es bei uns im Betrieb 20er oder 30er nicht gegeben. Nicht, weil es nicht gelernt worden ist und nicht, mein Vater hat schon Kinder. Mhm. Aber damals man hat damals 8 oder 10 Gebäcksorten gemacht und da ist von Handsachen alles weit weg gewesen. Weil da war es nur um viel Mengen und da war ja der 80% vom Brot und Gebäck im ländlichen Bereich ist er vom Bäcker abdeckt worden und von kleinen Lebensmittelhändlern. Kleine Lebensmittelhändler, die vom Bäcker beliefert worden sind. Aber sonst hat es ja niemand gegeben. Man hat Brot nur beim Bäcker gekriegt. Mhm. Heutzutage kriegt man Brot und Gebäck bei der Tankstelle und beim Lebensmittel. Was Bäcker? Für was braucht man Bäcker? Das ist das Gleiche wie heutzutage mit der Milch. Hm. Weil die kommt ja eh von der Lillakuh. Hm. Ja. Aber das heißt, du hast einfach das Wissen, das hast du angeeignet. Ja. Also zum Beispiel Handsemme, aber auch in vielen anderen Bereichen und sicher auch Betriebsführung und auch rechtliche Geschichten. Du brauchst ein Klo, du brauchst 2 Klos, wenn du Männer und Frauen hast, was auch immer. Ja, Seifenspender. Man muss ja dann eher Meisterprüfungen machen und damals Unternehmerprüfung hat es in dem Sinn noch nicht gegeben. Das war ein Bereich eine Meisterprüfung und ich habe ja nach der Matura 2. Matura auch noch gemacht. Ich habe ja in einem Jahr einen Abiturientenlehrgang für Handelsakademie auch gemacht. Mhm. Weil, wenn ich daheim gewesen bin, hat es geheißen, meine Vater hat mich hat das nicht tangiert, hat gesagt, er macht schon seinen Weg. Mhm. Und meine Mutter hat aber gesagt, was wirst du mal? Und wenn du das in der Woche dreimal hörst oder viermal, geht dann das gescheit am Nerv. Aha. Und aber war auch eine Funktion, dass einem das auf den Nerv geht, weil dann ja, geht man wohin und na ja, wird was. Ja, und wie mit der Schule dort in Salzburg dann fertig war, und ich habe dort Schwerpunkt Bank- und Versicherungswesen gehabt. Ist zufällig eine Bank in Linz gegründet worden und haben mich halt beworben und unter 300 Bewerber sind halt 8 aufgenommen worden und von den 8 war einer ohne Berufserfahrung und das war ich. Mhm. Naja. Aber die aufgenommen? Ja, ich bin halt dann nach Linz in die Arbeit gefahren, mhm. Hat mir gefallen, weil eigentlich wollte, dass ich dort studiere. Mhm. Ganz ruhig. Telefon. Ja, machen wir schön. Auf Pause. Der Bäcker wird gebraucht. So, wieder retour, Telefonat erledigt. Wir waren in Linz. Bank, einer von 8, die aufgenommen und der ohne Bankerfahrung. Die Bankerfahrung hast du dann schnell Ja, dadurch, dass ich ja nichts umlernen habe müssen, sondern alles frisch gelernt habe, habe ich natürlich viel mehr aufgenommen und alles und habe eigentlich da also viel gelernt. Aber ja. Der Opa war ja schon Bankdirektor. Der war Bankdirektor in Pension, war aber nie, also das der hat zeitlich, bis dass er in Pension gegangen ist, nie ein Telefon daheim gehabt, damit er einfach seine Ruhe hat, sage ich jetzt einmal. Und viele andere so Unannehmlichkeiten habe ich als Kind auch mitgekriegt, ohne dass das angesprochen worden ist. Und es war nie erklärt das Ziel von mir, dass ich da in einer Top-Position als Banker vordringe, weil ich das nicht wollte. Er hat schon drüber geredet. Ja, wir haben über die Sachen schon geredet, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe wirklich wunderbare Aufgaben gehabt, ob jetzt ich habe alles von Anfang an gelernt und habe mit viel gescheite Leute und die Wissen weitergegeben haben, zu tun gehabt. Ich habe wirklich viel gelernt und habe mir Spaß gemacht und ich habe das auch wirklich gern da und mit Leidenschaft gemacht. Aber ich bin froh gewesen, dadurch, dass sie auch nicht nur die allgemeine Welt so verändert hat, sondern auch der Bereich sehr stark verändert hat. Das war eigentlich nicht mehr das, hinter dem ich so stehen habe können. Aber das war ja der persönliche Kontakt, genau. Der da eigentlich eingeschränkt worden ist. Ja. Also weg, wenn man in die Bank gekommen ist, dann ist man zu einem Schalter gegangen, ist dort wirklich betreut worden, hat seine Überweisungen gemacht, die Frau hat das in den Sammler aufgenommen und dann ist es in ein Förderband gesteckt worden, dass man vier zur Kasse man gegangen. Man hat dann schon die Überlegungen gehabt, dass man unpersönliche Bank macht und Automatenbank und lauter Sachen. Heutzutage geht man eh schon wieder weg davon. Aber, das war praktisch, das war diese Volksbank, also eine von vielen Banken, aber wo ich auch gesehen habe, dieser persönliche Kundendienst, der einfach nicht jetzt aufgesetzt war, sondern einfach, man hat Bankgeschäfte so betrieben. Man ist da hingegangen und wenn man einen Kredit braucht hat, ist man einfach rechts hintere gegangen irgendwann einmal. Und wenn man die normalen Tagesgeschäfte gemacht hat, ist man am Schalter. Und das war einfach persönlicher Kontakt immer. Und du hast auch, was mir eben aufgefallen ist, auch alle Bankschritte China. Das heißt, du hast buchen China. Du hast das System gekannt, nachdem das funktioniert. Ja. Also Marketing ist ja auch Geschichte, dass man weiß, okay, grundsätzlich. Erstens einmal musst du einmal wissen, um was geht und wie der ganze Ablauf funktioniert. Und dann muss ja, wenn ich jetzt im Vertriebsbereich eingreifen will, neue Produkte platzieren will oder jetzt mehr Geschäft machen will, dann muss ja das auch zum Bearbeiten sein. Das heißt, das müssen der Kopf, das Hirn und die Maschinen und die Kapazitäten müssen geschaffen, die Ressourcen müssen so genutzt werden, damit das funktioniert. Aber du hast diese Ressourcen im Detail bedienen können. Ja, mit planen können und bedienen. Also ich habe einmal einerseits selber gewusst, was ist da notwendig. Ja. Und andererseits und die Notwendigkeiten im Vorfeld schon so geschaffen, dass das dann im Verkaufsbereich und im Abwicklungsbereich dann auch funktioniert hat. Mhm. Und man hat das dann auch, dadurch, dass die Einheiten relativ klein waren, hat man auch das relativ gut steuern können. Und mit Kollegen die sich auskennt haben und die kooperativ waren und im Gespräch und in der Kommunikation hat man viele Sachen gelöst, die woanders ein Problem waren und unlösbar waren. Aber das hat man einfach gesehen, halt, das war damals so eine Zeit und so eine Entwicklung, dass man Sachen machen kann, die sind halt einzigartig zum Teil gewesen. Konkret? Und ja, ich denke mir nur, damals ist ja das Heißwasserprojekt in Altheim gewesen, da haben wir in Altheim einen Wärmekurier gemacht, mit deinem Vater zum Beispiel. Heißwasser. Man hat gebohrt, man wollte nach Öl suchen in Gleinberg und es ist heißes Wasser gekommen und plötzlich ist das einfach eine Ressource geworden, heißes Wasser zu haben. Genau. Und da hat man ja auch, es sind recht viele Haushalte da angeschlossen worden in Altheim und die haben natürlich alle einen Kredit gebraucht oder Finanzierung braucht, wie jetzt eine neue Heizung einbaut wird. Dass man die alten Ölheizungen rausnimmt und einfach ein Fernwärmenetz in der Gemeinde aufbaut und das ist preislich, glaube ich, so gehalten worden, dass es immer praktisch sich am Ölmarkt orientiert, damit das auch finanziert wird. Das Ganze. Aber und Altheim heizt mit heißem Wasser. Ja, man muss ja sagen, mittlerweile sind es über 1000 Haushalte in Altheim, die mit heißem Wasser beheizt werden. Aber das war praktisch eine Marktchance für eine Bank, auch praktisch diese Bedürfnisse zu bedienen. Genau, und als Marketinginstrument haben wir halt da Informationsmittel geschaffen. Heißwasserkurier. Einen Heißwasserkurier. Was ist da drinnen gestanden? Naja, da ist einmal normale Entwicklung des Heißwassers, kann man mit dem Heizen, was ist da notwendig, also die Sachen, dann die Finanzierungen, was gibt es Landesförderungen, und wer macht das, wie er funktioniert und so weiter. Man hat halt da zwei, drei so Heißwasserkuriere gemacht, die als Information für die Bevölkerung gegolten hat und gleichzeitig als Ansprachehilfe für die Verkaufsmitarbeiter. Und die Bank, die das gemacht hat, hat natürlich dann einen Vorsprung zu anderen Banken, die nicht das machen. Wir haben halt das machen können, die Konkurrenten haben für Großbanken ist der Markt zu klein gewesen und für kleinere war die haben die Ressourcen einfach nicht gehabt. Mhm. Dazu haben wir die Möglichkeiten gehabt, dass wir das alles machen und das sind nur so kleine, so regionale Geschichten, nur ortsbezogene Geschichten, aber man hat ja das dadurch, dass man Einzugsgebiet gehabt haben von 12 Filialen in einem Umkreis von ungefähr 50 Kilometer oder 60 Kilometer sind die Filialen gestreut gewesen. Das ist schon ein großes Einzugsgebiet. Ja, und wir haben da Einwohnerpotenzial von ungefähr 40.000 bis 50.000 Personen gehabt. Da ist das dann schon lustig gewesen. Und dann nachher war das nächste Marktgebiet, ist ja damals auch dadurch, dass die Grenzen noch geschlossen waren, hat man ja auch in Österreich das Bankgeheimnis gewesen ist und höhere Zinsen zu lukrieren war, ist natürlich der deutsche Markt bearbeitet worden. Dadurch, dass wir Filialen direkt an der Grenze gehabt haben und die anderen in der Grenznähe, ist das dann, hat man das erste Mal als Kleinbank mit Adressenverlagen gearbeitet, mit Direct Mails. Natürlich nicht, E-Mail hat es noch nicht gegeben. Was wir jetzt, aber und sind so Sachen gewesen, die ich eigentlich gelernt habe und beherrscht habe. Und da sind relativ viele Kommunikationsmittel entstanden, die dann gezielte Kunden im bayerischen und im deutschen Bereich angeschrieben worden sind. Und das war ein enormer Markt. Und da haben sie viele Banken auf das gestürzt und wir auch. Und die sind dann mit dem Geldkoffer über die Grenze gefahren? Genau, die sind im Geldkoffer gekommen, ist dann veranlagt worden und sind dann wieder gefahren. Und Bankgeheimnis. Aber funktionieren dann die Sachen ja nicht nur wegen solchen Sachen, sondern funktionieren dann die solchen Sachen nur auf der Beziehungsebene. Ja. Also man muss da schauen, dass man, so wie überall auch, ein Umfeld schafft, dass man die persönlichen Stärken und dass die Kommunikation funktioniert. Ja, und auf beide Seiten nämlich. Beide also Seite, die Mitarbeiter in der Bank, gleich muss man ja ausbilden dazu, aber eben auch die Kunden erreichen. Und ich meine, Direct Mailing, das ist praktisch ein Brief, den man schreibt an eine Adresse, die man einkauft. Aber der Brief muss ja überlegt sein. Und eins von den Sachen, was ich von dir gehört habe eben, ist, dass man fettgedruckte Wörter gezielt platziert, aber diagonal von links oben nach rechts unten. Ja. Das habe ich als interessanten Schmäh empfunden, den habe ich von dir irgendwie erfahren. Und das hat mich eigentlich beeindruckt, dass man sich über solche Sachen Gedanken machen kann. Ja. Hat er da eigene Institute dafür gegeben, ja. wo man auch Ausbildungen machen kann. Und ich habe halt da so eine Ausbildung genossen. Und ja, und das war die Zeit, wo ich dann von dir Praxis gemacht habe. Und genau. Irgendwie habe ich das war ein witziges Pflaster irgendwie. War aber auch dann so, wenn man wieder weggeht davon, also dass es schon okay ist, wenn man es wieder verlässt. Und also wenn du dann eben beschreibst, dass eben diese Bankenlandschaft oder die Art, wie man Bankgeschäfte betreibt, sich verändert hat. Und das hat dich einfach nicht mehr interessiert, irgendwelche Foyers zu planen und zu gestalten. Das heißt, der Weg war eigentlich für dich leicht. Ja, eigentlich schon, weg weil davon. Für mich ist halt im Mittelpunkt gestanden Kundenverantwortung. Das heißt, Kundenverantwortung, ich wollte einerseits ein Produkt, wo ich mich nicht schauen muss und wo ich dieses über positiv beeinflussen kann, so an Kunden zu verkaufen, dass es passt. Und dass ich dann Bäcker geworden bin, war ja eine Fügung, sage ich jetzt einmal. Weil einerseits kannst du das Produkt selber beeinflussen, kannst dann sagen, ja, das mache ich oder das mache ich nicht oder in der Richtung mache ich das. Dass du nicht schauen musst. Ja, genau. Und ich mache das jeden Tag und bemühe mich, dass ich das jeden Tag frisch mache. Und wenn ich ein altes Brot verkaufe, dann sage ich das dann Kunden, das ist ein Brot von gestern, aber es hält noch alle 4 Tage, dann Kommunikation ist das Hauptproblem und die Hauptaufgabe. Und da das und im kleinstrukturierten Bereich, weil dann ist das auch ein wenig übersichtlich. Mhm. Du hast dann das Geschäft da herunten, das schon gegeben hat, das war dann das nächste Mal, wo ich die dann wieder gesehen habe, das Geschäft war wieder aktiv, also die Bäckerei dahinter, vorne so eine kleine Terrasse raus, wo wir jetzt sitzen. Und es hat eine Zeitung gegeben, die man kaufen hat können und eine Milch. Und das war irgendwie neu, dass man die Tageszeitung kaufen kann. Weil die Nahversorger hat es ja nicht mehr gegeben. Also wir sind da nicht auf einem Stadtplatz, sondern das ist ein kleiner Platz mit einer Bäckerei und da hat es früher 3 kleine Lebensmittelhändler gegeben. Gleich da vorne. Ja, genau. Der Stadtplatz ist 50 Meter weg, wir sind also im Ortszentrum. Ortszentrum. Wir sind nirgendwo in der Peripherie, genau. Wo man nur mit dem Auto hinkommt. Ja, es hat ja, wie gesagt, ein kleinstrukturierter Lebensmittelhandel und Lebensmittelgewerbe gegeben. Die es aber nicht mehr gegeben hat. Die eigentlich alle weggebrochen sind. Genau. Die hat es nicht mehr gegeben und auf einmal, wir haben sich ja Gedanken gemacht, was können wir noch zusätzlich machen, damit wir unsere Kunden holen und neue Kunden ansprechen. Der Spar vom Marktplatz hat es nicht mehr gegeben, den Faschang, genau. Dann Plaschek früher. Also rundherum waren so wirklich kleine Lebensmittel, die hat es alle nicht mehr gegeben, aber die Pause war nicht allzu lang. Das waren vielleicht 20 Jahre nichts. Ja. Genau, und wir haben in der Zeit ein kleines Lebensmittelsortiment aufgebaut, das wir dadurch, dass wir einen fahrbaren Verkauf haben wir, also wir fahren mit Auto in Sky, das heißt, wir fahren von Ort zu Ort, von Bauer zu Bauer und verkaufen dort unser Brot, Gebäck und Waren des täglichen Lebens, sage ich jetzt einmal, außer ein Klopapier. Aber Milch, Bier, so. Limonaden, ein Kaffeefilter. Kaffee. Also das sind so diese Mikrobusse in der genau. Schweiz gibt es das auch. Ja, genau. Aber im Kleinstbereich so und ja, also zwei Autos, so Lieferwagen, wo man hinten genau, einsteigen kann. Und gleichzeitig hat man sich Gedanken gemacht, was können wir noch machen. Haben wir über 3-4 Jahre haben wir zum Beispiel, wo jetzt ein kleines Café drinnen ist für 8 Sitzplätze, haben wir Holzspielsachen gehabt am Anfang. Weil wir gesehen haben, halt, das ist eine Marktlücke und da können wir zu bestimmten Zeiten Leute ansprechen, die sonst nicht zu uns kommen. Und das hat genau passt. Und die Kooperation war da ganz einfach, weil ich habe mich ja um einen Einkauf nicht kümmern gehen müssen. Weil zur gleichen Zeit hat sich das Schwager selbstständig gemacht, hat in Steyr Holzfach Spielsachen im Handel gehabt. Und über den habe ich das dann einfach bezogen. Und da zum haben, Verkaufen oder zum Verkaufen da? Nein, zum Verkaufen. Wir haben da Holzspielsachen verkauft, die ersten 3-4 Jahre. Und wenn der Weihnachtsmarkt am Stoppplatz damals noch gewesen ist, haben wir einen kleinen Standl gemacht und da habe ich kleine Holzspielsachen, also so Geschicklichkeitsspiele hat es da in so Holzwürfeln und so gegeben. Die haben wir halt da verkauft. Aber nimmer. Und nein, das machen wir nicht mehr, weil wir jetzt nicht mehr die Zeit haben dazu. Weil einfach, wir haben ja damals, das war vor 25 Jahren, hat man ja in einer Bäckerei nur so ein Standardprogramm gegeben, vielleicht 2 Vollkorngebäck oder 1. Mittlerweile haben wir jeden Tag 10 oder 15 Vollkorngebäck und so. Und das ist alles auf biologisch und da hat man jetzt nicht mehr die Zeit dazu, dass man sich mit solchen, wir dann eher die Randbereiche, manche, also im Bäckereibereich, manche werden alle breiter, filialisieren sie, machen viel Jausengeschäft, gehen viel in die Gastronomie. Wir haben das Thema eigentlich schon abgeschlossen wieder und wir haben schon Firmenbuffets gehabt und Firmenbuffets beliefert und jeden Tag haben sie um einen Mittagstisch und so können wir da, das machen wir alles nicht mehr, weil man sich mehr back to the roots und sich eher um die Kernkompetenz kümmern, dass wir einfach ein gutes Brot und Gebäck machen und die Veredelung in dem Bereich. Wir machen von mir aus nur ein Buttersemmel oder ein Butterstreichmei, aber mit Wurst dann schon nichts mehr. Wir haben früher wirklich viel verarbeitet, aber wir haben gesagt, das ist nicht unseres, was wir weitermachen wollen. Weißt du praktisch, ihr müsst als Kleinstbetrieb, die begrenzende Ressource ist einfach Zeit. Zeit und unsere Hände. Genau. Also wir können, also arbeiten kommt man Tag und Nacht und wir müssen sie einfach beschränken, weil wir ja einerseits öder werden, die Erholungsphasen größer werden und länger werden und gleichzeitig hast man. Vor 20 Jahren hat man Mitarbeiter, also Lehrlinge ausgebildet, die haben erstens einmal lesen und schreiben können und rechnen können und ohne Taschenrechner auch Prozent rechnen können. Heutzutage war man im einfachen Bereich, die können ja nicht einmal bis 20 unfallfrei rechnen und mit solchen Leuten, die sollten ein Facharbeiter werden, das ist sehr mühsam. Also Lehrlingsproblematik ist da. Ja. Ja. Also die Österreich ist eigentlich ein ganz kurz. Die Ausbildung hat sich in dem Sinn ja nicht verändert, nur die Zielgruppe hat sich verändert. Jene, die früher keine Berufe erlernt haben, will man unbedingt in Berufe drücken. Und das Fördersystem in Österreich ist sehr gut, sodass dann da die Heimschwelle von Unternehmen sehr gering ist, dass man minder qualifizierte Jugendliche annimmt und sagt, na, die werden schon was lernen in der Zeit und wann nicht, haben wir es zumindest probiert, aber das finanzielle Risiko ist nicht so hoch, weil das von der Allgemeinheit getragen wird. Das ist also bekannt oder das weiß man. Ja, weil es ist ja gestern erst in der Zeitung gestanden, ein Fünftel der Lehrlinge schließen ihre Lehre nicht ab, weil sie bei der Prüfung nicht durchkommen. Ja. Also 20%. Und gut, das kann ja sein. Das ist ja einfach Menschen, sind vielfältig halt so. Von. Aber die früher Hilfsarbeiter waren, sind, den Bereich gibt es nicht mehr, außer im Industriebereich. Aber früher bei Baumeister, ein Maurer hat meistens 2 Hilfsarbeiter mitgehabt, das gibt es heutzutage nicht mehr, weil da sind 2 Facharbeiter und die haben die Maschinen alle mit und die brauchen niemand mehr, der hingeht und zurückgeht und im Bäckereibereich ist das Gleiche, du kannst mit Hilfsarbeiter im Kleingewerbebereich nichts mehr anfangen, in der Industrie, da sind 1 Fachkraft und 100 Hilfsarbeiter. Das heißt aber praktisch, wenn du jetzt Lehrlinge brauchst oder Mitarbeiter brauchst, die kriegst nur ganz schwer, weil die geeignet wären, sind schon in andere Bereiche, die sind schon vielleicht auf dem Weg zur Uni. Ja, genau, so ist es. Das ist einfach der Wandel in der Gesellschaft. Ist einfach so. Genau. Ja. Aber für dich als Bäcker ein Problem, weil du einfach andere... Problem auch nicht. Man lernt sich zu verändern. Ja. Das heißt, man tut eine bestimmte Sache und man nicht nur, weil es dadurch, dass sich alles verändert, verändert sich ja auch die Bevölkerungsstruktur ja auch bei uns. Und man merkt ja, dass jetzt der Zuzug relativ stark ist und das ist ja die Chance auch, nicht nur für Universität oder für Industrie, sondern auch für einen Kleinstbereich, dass man jetzt halt wieder gut ausgebildete Mitarbeiter kriegt, weil die ja im Bereich, die sehen ja auch, aha, ich will in Zukunft da jetzt mein neues Leben gestalten und alle können halt nicht als irgendwo Generaldirektor werden oder auf einer Universität gehen, weil sie entweder der Sprache noch nicht mächtig sind, aber die Bereitschaft da ist, dass sie was lernen. Und alles sind die Basics, die wir so brauchen. Das heißt, ein wenig ein Gefühl, ein wenig kommunikativ. Es ist halt von mir aus nur eine Sprachbarriere, aber das ist ja heutzutage kein Thema mehr. Wenn man mag. Aber so gesehen, also wenn jetzt im Moment die Situation ist, dass man die Gemeinden anregt oder zwingt, 1,7% Flüchtlinge aufzunehmen, das wäre für euch, glaube ich, 70 Leute. Also das wäre durchaus eine Ressource für die, dass da Mitarbeiter dabei wären, die eigentlich gescheit sind, anpacken wollen, denen man das Prozentrechnen schlimmstenfalls noch geschwind beibringt. Na, die kennen das schon. Okay, aber einfach für die ein Bedürfnis erfüllen, einfach Mitarbeiter zu bringen. Ja, Mitarbeiter und dann ist ja auch wieder eine Kundenschicht. Kunden. Weil ja, ich kann ja mein Sortiment auch auf die dann wieder ausrichten, dass ich den Teilbereich ja Optik, was sonst nirgends kriegen. Weil ja, sie werden ja jetzt mit Lebensmitteln vollgestopft, mit denen sie oft nicht einmal was anfangen können. Weil was soll denn das? Die sind ja das ja nicht, zum Teil ja nicht einmal. Entweder kennen sie es nicht oder sie können es ja gar nicht verdauen oder essen und es ist nicht vom religiösen Standpunkt her passt es nicht und. Also halal zertifiziert syrisches Fladenbrot, das schreckt dich nicht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin jetzt seit 22 Jahren biozertifiziert. Damals hat man gesagt, das war ein Spinner. Aber die Spinnereien, das heißt ja nicht, dass ich jetzt halt nur mit den Töffler oder mit den Schlapfen unterwegs bin oder nur grün wölben muss oder so. Das ist eine Lebenseinstellung. Und ich ist genauso. Ich gehe nicht zum Metzger und frage, ob das eine Bio-Wurst ist oder so, sondern wenn es mir schmeckt, dann ist es, weil dann ist eh nichts drin. Aber was mir an dieser Geschichte so interessiert oder fasziniert, ist eben, dass der Grund für das, wie du das machst, eigentlich Kommunikation ist. Ja, das ist um und auf, weil es funktioniert sonst nichts. Weil wenn ich nicht miteinander, es ist ganz gleich, was ich mache, ob jetzt in der Kirche, in einer Partei oder in der Backstube, wenn ich nicht miteinander rede, dann funktioniert nichts. Da verbrennt man das Brot und da komme ich ja nicht einmal zum verbrennten Brot, weil ich nicht einmal so weit komme bis zum Ofen hin, wenn die Kommunikation nicht passt. Und das ist das Thema. Und das ist das Thema, das heutzutage ja, entweder vom Handy erfüllt wird, wenn man so im Wirtshaustisch oder im Kaffeehaus sitzt und da sitzen vier am Tisch und reden nicht miteinander, sondern haben jeder druckt am Handy. Menschen, die auf Displays starren. Ja, interessant. Deine Kinder selbst sind in Wien in einer großen Kleiderverkaufsfirma und in Dubai. In Dubai, im Fremdenverkehrsgeschäft. Also da tut sich auch einiges, was in verschiedene Richtungen auseinandergeht. Und du selbst oder ihr selbst fahrt dann auch nur auf Wochenmärkte oder auf Märkte nach Braunau, manchmal nach Wien sogar? Naja, haben wir manchmal Brot verkaufen. Ja, wir haben manchmal Aufträge aus Wien und dann wird halt ein Auto voll Brotbacher und dann wird das halt am Wochenende zweimal nach Wien gefahren und das geliefert. Ja, weil wir, wir arbeiten noch mit regionalen Wochenmarktfahrern zusammen oder Bauernmarkt und die haben so größere Verkaufsstände. Aha, und da wird das dann. Ja, weil, und da wird halt Regionalität groß geschrieben und da bemühen wir sie, dass sie auch frische Ware kriegen und machen das. Weil wir in Wien kein gescheites Brot hätten. Kamst du mit einer Lieferung aus dem Innviertel? Oder warum wollen die Wiener das? Warum holen sie die Wiener aus dem Innviertel ein Brot? Man muss ja sagen, das sind Innviertler. Ich sage jetzt wir, weil wir sonst in Wien sind. Ja, sind Innviertler Marktfahrer, die dann mit mir kooperieren und die fahren von da weg. Ach so. Und die Erstlieferung, sage ich jetzt mal, ist von mir aus ein größerer Stadtpark zum Beispiel, eine Veranstaltung, wo halt 150 Aussteller sind aus ganz Österreich, wo die Regionalität Dings und da gibt es schon seit Jahren eine Kooperation. Der braucht sich dann in Wien nicht kümmern, dass er mit zueinander bickt. Da weiß er nicht, ob der das auch so liefern kann, wie er das braucht. Und wie bei uns kennt er das. Und da weiß er, aha. Und das ist schon seit Jahren eingespielt. Und in welcher Größenordnung. Und sie wissen genau, bis wann müssen sie anrufen, wie viel das dann brauchen. Und sie wissen, aha, 3 Stunden, 2,5 Stunden braucht er von Altheim nach Wien mit dem Auto und dann noch eine halbe Stunde durch die Stadt durch. Aber er kennt sie aus, er weiß schon, wo wir sind. Und dann. Also vertraute Strukturen. Ja, es funktioniert nur so. Ja. Und dadurch, dass wir bestimmte Zielgruppen sich gestrichen haben, wir beliefern keinen Handel, keinen Lebensmittelhandel. Wir sind einfach nur kleinstrukturiert und versuchen alles an Endverbraucher gleich, damit wir bestimmte Schritte ausschließen können, weil wir brauchen ja einen bestimmten Ertrag. Und wir wollen nicht austauschbar sein. Wir wollen ja schauen, dass wenn uns ein Kunde ausfällt, dann soll ja dann nicht 80% von unserem Umsatz weg sein, sondern dann soll das höchstens 0,08% sein und nicht mehr, so dass wir dann dass wir das wieder ersetzen können und auch verdauen können. Bei den Imker ist immer so, wenn denen die Völker sterben, dann hören viel auf wieder. Also weißt du, das ist zermürbend. Ist das bei dir auch die Gefahr, dass du wieder aufhörst damit? Mit der Bäckerei? Also was müsste passieren, dass du wieder aufhörst? Nein, das Aufhören, das ist ja, was ist, wenn ich körperlich das nicht mehr da kann. Okay, also so diese Komponente. Körperlich das ist nicht mehr da, dass also einfach gesundheitlich das. Ja. Weil es ist ja auch, ich brauche in keine Sauna gehen. Und so Sachen, weil ich schwitze jeden Tag, sag ich jetzt einmal, oder der zweite Aspekt ist, sag ich jetzt einmal, wenn die gesetzlichen Vorgaben und was wir alles so alles an Listen und zusätzlichen Sachen machen, Aufzeichnungen machen müssen, wann das noch weiter steigt. Und dann kann es auch sein, dass ich so wie viele andere auch sage, so, es kennt es mir alle, ich mag nicht mehr. Und ich bin es ja gewohnt, dass ich alle schaue, dass ich irgendwo arbeite. Dann tue ich halt Rosenmann oder tue ich halt. Es gibt nur so viel im kleinstrukturierten Bereich, das ich lange auch machen kann, oder wo, da muss eine Frau was anderes tun, oder geht schon in Pension, oder immer gleich. Es gibt, oder vorher mit anderen Sachen, im Kleinstbereich lernt man ja so viel Leute kennen, die sich mit Sachen, von Sachen leben können, wo du denkst, wir können die leben. Und gerade wenn du auf Wochenmärkte bist, fahr halt Flohmärkte, oder leben kannst nur in der Kommunikation. Als Einzelkämpfer kannst du nicht leben. Und wenn du kommunizierst und wenn du miteinander redest und dann weißt du um die Bedürfnisse, aber du musst halt damit beschäftigen. Und ob ich mich jetzt als Bäcker beschäftige oder anders, irgendwie wird es halt weitergehen. Muss es halt weitergehen. Ein Bekannter von mir sagt, er war nie arbeitslos, weil wenn er jetzt seinen Job nicht hätte, dann darf er irgendwo helfen gehen, also ja, bei einem Bauern oder wo er immer. Das Arbeit gibt es genug. Und man nimmt gerade auch im sozialen Bereich. Auch wenn da die Mittel auch schon sehr in Teilbereichen sehr zurückgestutzt werden oder so, aber muss man ja nicht. Ich habe gelernt, dass ich mit meinen Händen was anfangen kann und interessiere mich für alles. Und ja, jetzt Handwerk, das Einzige, von was ich Angst habe, das ist aber der Strom, das schaue ich nicht so. selber soll man da nicht hingreifen zum Strom. Genau. Na gut, Rudi, Jetzt haben wir einen Kreis gezogen von rund um die Bäckerei. Irgendwas noch, was wir noch durchsagen müssen? Nein. Anschauen, kosten. Dass man auch schmeckt, die Qualität, das ist schon ein Faktor, muss man einfach auch informiert sein. Und das ist schon noch ein Punkt, der ein großer Hebel ist, finde ich. Ja, weil ich merke es ja, ich fahre 2 Wochen Märkte. Mhm. Also da bin ich persönlich dort. Also das heißt, da bin ich allein dort und da kommen der Großteil der Kunden sind langjährige Kunden. Schaut, ich fahre jetzt 20 Jahre Wochenmärkte, da kenne ich auch schon seit 20 Jahren. Mhm. Die kommen Woche für Woche. Das ist eine Vertrauenssache. Und dann werden auch, wenn man liest viel, man hört viel und sie kriegen ja relativ wenig Informationen, was tatsächlich im Lebensmittelbereich da so läuft. Und da bist du oft erste Anlaufstelle, weil da wissen sie halt, da ist erstens einer, der hat das gelernt, mhm. der ist Meister, der macht das jeden Tag und wie schaut denn das wirklich aus? Mhm. Und dann kannst du einer auch erklären, bei den Brotsorten zum Beispiel zwischen dunklem Brot und dunklem Brot, wo ist dann der Unterschied? Ist das eher gräulich oder ist das eher braun? Mhm. Warum wird das braun und das andere gräulich? Mhm. Man sollte ja das auf einfache, es nutzt ja nichts, wenn ich jetzt auf der Etikette das auf einer bestimmten Größe und in Fett oder geschrieben habe und was jetzt Allergien sind. Wir haben seit der Allergienverordnung erst 2 Leute gefragt, was da jetzt drinnen ist. Und im Gai, obwohl wir jeden Tag ungefähr 500 Kundenkontakte haben, kein Mensch interessiert sich dafür, solange er nicht irgendwas hat. Und die wissen auch bei uns, sind schon seit Jahren spezialisiert darauf, dass wir auch für jene, die allergisch sind, bei bestimmten Sachen spezielle Brotsorten machen. Mhm. Wir haben 5 Brotsorten ohne Weizenmehl. Mhm. Dinkel. Dinkel, aber da ist garantiert kein Weizen dabei, mhm. Der von uns zugemischt wird, weil wenn ich jetzt ein Dinkelbrot kaufe, dann heißt es laut österreichischen Lebensmittelkodex, da muss ein Dinkelanteil 60% sein. Mhm. Und dann die anderen wieder Weizenmehl dazu, sage jetzt einmal, dann ist ja das kontraproduktiv, weil dann brauche ich mal kein Dinkelbrot kaufen. Mhm. Weil da soll ja gar kein Weizen drin sein, wenn ich allergisch bin dagegen. Aber du sprichst auch diese Lebensmittelkennzeichnungsverordnung an, dass jetzt die Wirte irgendwo dazu schauen müssen, welche Allergene da drin sind. Ja, nicht nur die Wirte, also wir müssen es ja, jeder muss es machen. Sag jetzt einmal, aber funktionieren tut es ja nicht, indem ich es irgendwo hinschreibe, sondern ich muss ja mit den Leuten reden. Weil ja, man weiß ja auch aus den ganzen Schulungen, die wir alle machen haben müssen, und was man auch liest, der Großteil ist ja nicht allergisch. Der Großteil hat ja nur Unverträglichkeit. Mhm. Und es sind ja 2 Paar Schuhe. Aber so eine Schulung, da musst du wirklich hingehen. Ja. Du musst nach Linz fahren und... Naja, das ist regional oder überregional angeboten worden und das haben alle Teilnehmer müssen, also ein Zertifikat musst vorlegen. Und die fallen ja dann im Betrieb an sich, das musst du schon abgeben irgendwo. Ja, sicher, das sind schon erhebliche Kosten gewesen. Sag jetzt, dadurch, dass wir klein strukturiert sind, da bin ich auf so eine Schulung gefahren und ich habe so ein Zertifikat da gekriegt, dass ich dann innerbetrieblich die Schulung dann weitermache, habe die Mitarbeiterschulung dann gemacht, habe die ganzen Verordnungen umgesetzt, die ganzen Listungen, die Kennzeichnungen, die Kunden, dass die das alles kriegen, damit sie nachschauen können, ob das alles passt. Und, ja. Das würde mich noch interessieren, was fragen die Leute beim Wochenmarkt? Was ist drinnen? Also was haben die für typische Fragen, die es beim Verkaufen stellen, beim Brot? Was soll ich denn jetzt für Brot nehmen? Aha, das ist einmal das Erste. Okay. Naja, das heißt Fragen mit Frage. Das heißt, das Nächste geht bei mir, die Frage entweder hell oder dunkel. Kräftig oder mild, mit Kerntel oder ohne Kerntel. Mhm. Naja, weil es gibt ja einen Großteil der Männer wegen kein Kerntel. Sag jetzt mal, ist ein Geschlecht. Okay, die Damen essen lieber ein Vollkorngebäck. Also Vollkornbrot ist Vollkornbrot gemeint. Vollkornbrot oder so, ja. Mhm. Dann will wir ein Weißbrot. Dann das Nächste ist ja, für welchen Anlass brauche ich ein Brot? Mhm, okay. Und das muss halt dann durch, zur Jausen, für ein Fest, fürs Wochenende. Durch Fragen versuchst du das dann herauszufinden. Also die eine Frage ist praktisch, was soll ich denn für ein Brot nehmen? Genau. Was gibt es sonst noch für Mensch, Fragen? Mensch, so viele Brotsorten gibt es. Ja, ja. Was ist denn drin, werden Sie wahrscheinlich fragen. Naja, dann das nächste ist dann, soll es jetzt kräftig schmecken oder nicht? Will ich jetzt ein gewürztes Brot haben oder ein ungewürztes Brot oder ein Gewürz? Mhm. Mittlerweile, wie ich ein Burgwin bin, hat man noch ganze Gewürze ins Brot rein da und Anis. Anis und es hat noch gerochen. Dann und ein Gräsel und genau, ja, genau. Mhm. Das hat es jetzt 20 Jahre nicht mehr gegeben, seit einem Jahr, anderthalb Jahr machen wir ein spezielles Gewürzbrot wieder, weil es einfach mittlerweile wieder eine Kundenschicht gibt, die wollen unbedingt auf ein Gewürzkerntel speisen und wollen Anis, ein Fenchel, ein Koriander und ein Kümmel spüren auch. Ja, und ja, nicht ja. nur im gemahlenen Zustand, in einem feinst gemahlenen Zustand. Und das bieten wir halt mittlerweile auch wieder 3 Tage in der Woche an oder 4 Tage oder auf Wunsch, auf Bestellung auch. Aber es wird halt, man muss halt da ein wenig schauen und funktioniert tut es nur, indem ich alle das Fragen an Antwortspiel habe. Also wie der Kunde fragt, frage ich ja Kundschaft auch. Und mit guten Erkundungsfragen. Also ja. Der Kunde fragt was und du fragst zurück, ja. damit du das ausleuchtest, was sie ja. eigentlich wissen will. Was und sonst noch für Fragen, also ist das wär's eh schon eigentlich, oder? Ja, das ist ja so eh. So viel werden sie eh nicht fragen. Ah, das sind Grundbedürfnisse. Ja. Grundbedürfnisse sind mit Grundfragen erledigt. Ja. Und wenn es halt schmeckt, kaufen sie es alle bei. Und vielleicht fragen sie auch noch, wie lange hält denn das? Oder hält das länger? Naja, der Innviertler fragt ja. Naja, das Malheur ist ja, sag jetzt einmal, Wochenmarkt zum Beispiel, komme ich einmal in der Woche hin. Manche kaufen für den einen Tag das Brot oder ja. für 2 Tage. Viel kaufen sie das an einem Brotvorrat für eine ganze Woche. Oder für 14 Tage, 3 Wochen. Die sind eh nicht das Thema. Die wissen genau, wie man mit einem Brot umgeht. Aha. Wie geht man mit einem Brot um? Ja, entweder, dass es ordentlich verpackt, richtig lagert. Entweder tiefkühl lagert oder. Die wissen genau, wie das funktioniert. Und manche, die lernen es nie. Aber wie soll ich es jetzt machen? Schau, ich mag zum Beispiel auch ganz gern ein Brot, das ein bisschen öder schon ist und ein bisschen schon, also nicht ganz das, frisches ist ich auch gern, aber ich mag auch gern so ein richtig schönes Brot, das alt werden kann. Ja. Da brauche ich mal einerseits das richtige Brot, das das Ganze kann. Genau. Und dann muss ich es richtig lagern. Was mache ich dann? Wie lagere ich das? Naja, entweder tue ich in eine Frischhaltefolie rein. Frischhaltefolie, warte mal langsam. Das ist so eine leichte Folie, die über sich alles drüber trägt. Ja. Wird es da nicht schimmelig? Nein, gutes Brot nicht. Okay. Außerdem soll ich ja, gutes Brot ist ja. Und ein Brot soll ich einmal nicht halten, sondern das ist ja zum Essen da. Das ist einmal das Erste. Weil ja mittlerweile gibt es ja jeden Tag ein Brot. Also, okay, aber ja. ich möchte eins auch für eine ganze Woche. Für eine ganze Woche, ja. Schmeckt. Wenn ich jetzt ein kleiner Haushalt bin und ich muss für eine ganze Woche, komme ich mit einem Kilo aus, dann portioniere ich mir halt das und tue immer, wenn ich geschickt bin, schneide ich mir das schon in Scheiben und wenn ich jeden Tag 2 Scheiben brauche, dann tue ich mir halt die Scheiben von der Tiefkühltruhe dann raus und innerhalb der Weimar Zentputz ist das soweit. Also Tiefkühlen ist durchaus möglich? Tiefkühlen ist eine seriöse Möglichkeit, ja. Und wenn ich mir, sagen wir, so ein großes Bauernbrot kaufe, so einen riesen runden Ranken? Ja, der bleibt da. Den lege ich einfach in Speis, ja. aber nicht Frischhaltefolie drüber. Das hat mich fast ein bisschen geschreckt jetzt mit der Frischhaltefolie. Ja, ich bin eher viel nehmen. Ich habe eben einen Plastiksackel oder ich habe eben einen Römertopf oder ich habe eben ein Tupperware. Ich bin da kein so ein Freund von den ganzen Sachen, weil man soll ja die Sachen, wenn es jetzt Behältnisse sind, alle mit Essigwasser auswaschen. Wenn eine Hausfrau, die sehr sorgfältig ist, daheim das alles macht, dann passt das eh. Aber der Großteil ist ja Arbeits, geht in die Arbeit und dann ist das, ein Brot ist ja ein Nebenprodukt. Das ist ja, man merkt es ja nur, wenn es nicht da ist oder wenn es schlecht ist. Mhm. Aber sonst, wenn es irgendwie gut ist und wenn das sein Teil, sein Platz am Esstisch hat und das dann, das soll ja da irgendwie gegessen werden. Und die Frage, wie hält sich ein Brot am besten, das ist eine schlechte Frage, weil das Brot ist zum Essen da und nicht zum Halten. Und da muss ich mal Gedanken machen, wie lange wann kriegen wir wieder zu dem nächsten, wie lange soll es halten. Die Gegenfrage wäre dann praktisch, wann brauchst du denn das Brot? Richtig, das ist das Nächste. Und wie will ich das essen? Weil manche wollen ja kein ein Tag altes Brot essen und manche essen ja nur ein 2 Tage altes Brot oder länger. Aber das ist ja nicht, die ein älteres Brot essen, für die ist die Frage illusorisch, weil die haben das eh schon für sich selber gelöst. Weil ja jeder Haushalt ist anders, so wie bei uns jede Backstube anders ist und niemand das Brot so machen, nachmachen kann, ist wie es bei uns ist, sag, auch wenn es das gleiche Rezept hat. Mhm. Aber wenn ich jetzt praktisch, die Frage ist jetzt, wenn ich sage, ich isse gerne ödes Brot, ja, dann wäre jetzt praktisch mein Ding nicht wegen der Haltbarkeit, weil ich kann mir sowieso immer ein Brot kaufen, sondern eigentlich, weil es eine bestimmte Art von Brot gibt, das man gut schmeckt, wenn es eben ein bisschen öder schon genau ist. Ja. Das wäre jetzt so meine Antwort. Und da drauf ist dann mein Thema, da, und dem begegnet man mit Sauerteig. Mhm. Sag jetzt einmal, hoher Roggenanteil oder reines Roggenbrot. Reines Roggenbrot, die werden erst gut, wenn es 3-4 Tage alt sind. Aber darf ich es dann in die Brotdosen zum Beispiel einlegen oder ist eine Brotdosen ein No-Go oder irgendwie eine schlechte Idee, Erfindung? Nein, jeder, soll jeder Hand haben, wie er mag. Naja, aber ja, wenn es schlecht wird dann? Oder? Naja, wenn es schlecht wird, dann reagiere ich eh anders. Ach so. Weil dann tue ich es, wenn ich das nicht will, dass das austrocknet, dann tue ich eine Folie drüber. Aber eine frischende Folie geht auch. Das finde ich jetzt einfach interessant. Das hätte ich mir nicht getraut, weil ich mir gedacht habe, man darf das nicht versiegeln, dass praktisch da kein Austausch mehr ist mit außen. Nein. Ich hätte es eher in einen Papiersackel gesteckt. Naja. Das kommt aber darauf an, wo ich es dann wieder hin tue. Wenn ich es jetzt in der Kastleine tue, das Brot und verschließe, weil das darf ja nicht da liegen. Bei mir zum Beispiel, wenn in meinem Privathaushalt, ist dadurch, dass ich nur altes Brot esse, weil mir da einfach das besser schmeckt und ich ja da ein paar Sachen machen kann, die mir einfach besser passen, liegt es am Küchentisch und das Brotmesser daneben und und das wird nicht verrannt, bei uns wird kein Brot verrannt in irgendeine Dose rein oder irgendeine Kastleine, sondern das ist offen da und von mir aus Kleingebäck kommen in einen Plastiksack, weil für uns am nächsten Tag gibt es ja wieder ein frisches. Mhm. Und Weißbrot wissen wir eh, wenn wir dann privater Brot essen, dann wissen wir, dass wir das Richtige mitnehmen können. Das sind in 2-3 Tagen ist das neue gut zum Essen. Und wenn ich das richtig behandelt, kurz in den Ofen rein tue, dann hat es nur wieder eine Rösche und dann passt es. Da kriege ich oft frisch gebackene Sachen nicht so in der Qualität, wie es mir gewohnt sind. Aber du weißt natürlich auch, wenn es der Brot gern auch öder isst, dass nicht jede Sorte eignet sich eben dafür. Nein, also da muss man eben eher Sauerteig rocken, wisst ihr. Genau. Was mir gut gefällt, ich habe einmal einen Tiroler Haushalt gesehen, die haben das Brot gehabt einfach in einer Schublade. Die war recht luftig eigentlich, aber da haben sie ein Brotmesser drinnen gehabt und das Brot. Ja. Die haben es quasi verrannt, indem sie einfach die Schublade zuschirmen. Ja, es war ja üblich, früher am Esstisch, da ist eine Brotlade gewesen und da ist Brot drin gewesen. Mhm. Brot und Messer drin. Dann hat man es raus und die Bresseln hat man gleich wieder reingeputzt und aus. Und damals hat man ja auch einmal oder im Monat oder alle 2 Wochen oder 3 Wochen ist da Brot gebacken worden. Da sind halt 10, 15, 2-3 Kilo Lorb gemacht worden. Genau. Die sind in der Speise gelegen. Genau. Und dann hat man die alle wieder genommen. Wie man es hat, die letzten kann schon sein können, dass da mal ein bisschen Schimmel dran gewesen ist. Hat man das runterputzt oder runtergewischt, hat das trotzdem gegessen. Das soll man ja mittlerweile gar nicht machen, weiß man, schimmelig ist ganz schlecht. Nein, das ist schlecht. Ja. Ja. Das ist einfach. Aber heutzutage gibt es das eh nicht mehr, weil es im Regal ja kein altes Brot mehr verkaufen kannst. Das ist interessant, aber das heißt. Achso, verstehe schon. Verkaufen. Aber wenn ich jetzt praktisch wo hingehe und sage, ich würde gerne ein bisschen ein ödes Brot essen, dann würde mich einfach ein guter Verkäufer fragen, warum würdest du denn gerne ödes Brot essen? Wegen dem Lagern, Einkaufen, Brot zur Verfügung haben oder wegen dem Geschmack? Naja, das ist genau das ist. Und weil wir haben ja auch Brot vom Vortag oder von 2 Tagen oder 3 Tagen haben wir ja auch im Background. Und es gibt ja Kunden, die fragen nach einem alten Brot, weil sie es billiger kriegen. Ist es billiger? Sind es preisliche Unterschiede? Ja, normalerweise verkauft man kein altes Brot. Okay. Also weil man einfach weil es gibt ja dann die Tendenzen, dass dann heißt, rufen es schon drei Tage vorher an und sagen, du, ich hole mir in drei Tagen ein Brot, das einen Tag alt ist, und dann soll man es auf Zeiten da und ist dann auch noch billiger. Billiger ist und du kannst aber schon als so frische verkaufen. Ja, ja. Dann das nächste ist dann das, du, ich habe morgen keine Zeit, ich hole mir es eh heute auf die Nacht schon. Dann möchte ich es aber auch schon zu einem billigen Preis. Und oh so. Also der Mensch ist ja erfinderisch in der Richtung und die Gier ist was Grausliches. Ei. Und aber naja, so ist ja das gewesen. Ja. Und oder es gibt ja auch so Tendenzen oder es gibt ja Bereiche, wo man dann sagt, ab 17 Uhr oder 18 Uhr eine Stunde oder eine halbe Stunde vor Geschäftsschluss gibt man das zur Hälfte Preis her. Mhm. Da gibt es ja, da wird er oft angerufen und sagt, okay, dass man das alles auf Zeiten noch, du kannst das aber schon fünfmal verkaufen, das Ganze. Und mir aber nicht Laden backen dann, sondern bei uns in der Backstube noch gebacken wird, also dann mal nicht permanent backen. Jetzt hättest du eigentlich schon genug Kunden gehabt und dann möchte ich das billiger auch noch und auf Zeiten, da haben wir es auch noch. Da beißt sie die Katze in den Schwanz, sagt man bei uns, und das ist ein Blödsinn. Und jetzt haben sie viele Sachen da erübrigt, das machen halt wir nicht. Mhm. Und Zusammenarbeit mit den anderen Bäckern im Ort, die machen das dann auch nicht, oder weiß man das, oder ist uns das egal? Das beobachte ich gar nicht. Das beobachte ich gar nicht. Nein. Interessant ist, dass ich mich noch erinnern kann, ich bin ja da in Braunau in Skigangen, dass in meiner Schulzeit, das war ja praktisch in den 90er Jahren, 1980 bis 89, gegen Ende hin, auf einmal in Riet, also 22 Kilometer weg, der, ich glaube, der Meierbäcker heißt er, zum Mittag warme Salzstangerl gehabt hat. Oder am Sonntag oder irgendwann zu einer ungewöhnlichen Zeit, weil beim Bäcker hat man gewusst, also die frischen Semmeln und so weiter gibt es nur in der Früh. Aber plötzlich hat der zum Mittag oder am Nachmittag auch welche gehabt. Und dann sind alle Leute da hingegangen und haben sie am Nachmittag warme Salzstangerl gekauft. Ja, da hat sich plötzlich was verändert. Ja, das war man damals. Hat da gesehen, dass im Handel permanent gebacken wird. Und die Bäcker haben sich umgestellt und haben einen Öfen. Früher hast du ja einen Ofen, die verschiedenen Etagen mit nur mit einem Thermostat regeln können. Das heißt, du hast die vier Etagen mit einer Temperatur wenn nur gehabt. Entweder auf- oder runterstellen oder nur. Und mittlerweile hat man alle Etagen separat geregelt. Das geht mit. Und jetzt hat man auch dann die großen Öfen zum Teil nur mehr eine Etage am Nachmittag gebacken und hat am Nachmittag halt noch Semmel gemacht. Das war Anfang der 90er Jahre, also 90 bis Ende 90, sag jetzt mal, war das auch so eine Marktlücke, die wir auch genutzt haben. Wir haben jeden Tag um 16 Uhr frische Salzstangen gehabt. Mhm. Weil wir einfach unsere Organisation so umgestellt haben, dass wir auch einen Ofen so einstellen haben. Wir haben einen neuen Ofen gekriegt und der war so regelbar, dass wir nicht alles heizen haben müssen, sondern nur eine Etage. Und da haben wir dann Salzstangen und dann haben wir wieder eine starke Kundenfrequenz am Nachmittag auch gehabt. Aber mittlerweile ist das nichts mehr, weil das ja jetzt jeder anbietet. Aber das ist praktisch eben auch das war so eine Mode, das war so ein Gag, weil es ist ja vorher auch ganz gut gegangen. Der Bäcker hat in der Früh was Frisches, da ist man hingegangen und man ist ganz gut über den Tag auch ohne gekommen. Plötzlich hat das einer angefangen und es ist wie wenn Weihnachten jeden Tag ist. Ja. Man gewohnt sich da. Das mit den verschiedenen Etagen habe ich jetzt aber nicht verstanden. Früher hat man einen Ofen gehabt, der überall warm ist. Ja, sicher. Da hat man die technischen, man hat ein Ofen kann direkt oder indirekt beheizt werden. Mhm. Entweder man bläst eine heiße Luft ein oder man heizt mit Oberhitze und Unterhitze. Die heiße Luft kann ich erzeugen durch einen Wärmespeicher elektrisch oder durch einen Heizbrenner, der mit Öl oder Gas beheizt wird. Und das Öl, Gas, die haben halt den Nachteil gehabt, dass praktisch eine direkte Luftumwälzung ist und das kannst halt, da musst du halt verschiedene Kreise machen, damit du die einzelnen Etagen separat heizen kannst. Aber es war mit sehr umständliches, hat man da praktisch alles mit der gleichen Temperatur gehabt. Das heißt, ich habe entweder zugeheizt oder abgestellt, dann ist die Temperatur runtergefallen. Mhm. Wir arbeiten mit Oberhitz und Unterhitz und jede Etage separat zum Beheizen. Das heißt, ich habe im oberen Bereich kann ich was anderes backen als wie im unteren Bereich oder in der Mitte. Wir haben 4 Etagen und da. Aber was hat das mit der Zeitpunkt Salzstangerl zum Tor? Naja, jetzt habe ich mir Zeit durchgestellt und habe geschaut, dass ich um die Zeit backfähige Salzstangerl-Teiglinge so produziere, dass zu der Zeit zum Backen sind und der Ofen, die eine, ich nicht einen ganzen Ofen heizen muss, sondern nur eine Etage, wo das Platz hat. Das ist eine Energie. Ach so, dass es Teilbereiche nur Teilbereiche nutzt, nur okay. Nutze. Ja, weil ja die, so wie die Ladenbacköfen, aber der Bäcker hat ja ein Vielfaches in der Backstube drinnen, weil da kann man die ja sonst nicht zusammen. Mhm. Und die Ladenbacköfen sind ja ausgerichtet, dass kleine Mengen über den ganzen Tag backen und der Bäcker versucht ja große Mengen in kurzer Zeit zu backen. Mhm. Ja, das sind ja die unterschiedlichen Philosophien. Mhm. Und sind das daher unterschiedliche Öfen? Und unterschiedliche Öfen, ja. Mhm. Man hat dann zwar die Ladenbacköfen man hat versucht, Teile von der Technik der Backstube auszuholen, aber da muss man alles so einfach wie möglich machen, weil da backen ja keine Bäcker, sondern Verkäuferinnen, die jetzt über den ganzen Tag ist, das hat man dann auch nicht, dann hat man ja Teiglinge zum Backen, die sind gefroren oder halb gefroren oder halb gebacken und gegart oder ungegart und lauter so Sachen. Jetzt hat man da Programme geschaffen, dass der Ofen nicht nur Ofen ist, sondern auch Gärraum ist und. Die drücken auf einen Knopf und müssen vorher ein wenig drüber spritzen und das behandeln von mir aus nur ein bisschen und dann soll der Ofen alles machen und wenn es dann pfeift, soll das fertig sein. Nee, und immer Marketing, das riechen dort schon nach Bäckerei trotzdem, ja. Und wenn man irgendwo hingeht und es riecht nach Bäckerei, fühlt man sich gleich ein bisschen gut. Ja. Das ist ein bisschen. Ja, und das ist auch der. Du kriegst da gerade eine Meldung rein. Ja. Müssen wir aufhören zum Reden jetzt langsam, gell? Zum Regen hat schon angefangen jetzt im Unterstand. Was hast du noch gesagt? Du kriegst dann. Nein, Ofen, nichts. Rudi, jetzt essen wir die Nusskronen. Was sind denn das? Nusskronen? Nuss- und Mohnkrone. Für. Das gibt es seit Jahrtausenden. Eine Bärentatze. Bärentatze. Songs im deutschen Wirklich? Bereich. Hast du schon mal ein neues Gebäck erfunden? Auch irgendwie was ganz, was noch nie in einem Lexikon gibt? Nein. Ob es in einem Lexikon gibt? Nein, oder dass es schon irgendwo mal ergeben hat. Sowas ganz was. Nein. Es gibt eine Schusterlabe bei uns im Land, ein Salzstangerl, Mohnflässerl und Semmeln. Ein Kornspitz hat es irgendwann einmal gegeben, aber das war es eigentlich dann langsam. Ja. Und der Rest ist Marketingerfindung, ja. Ein Sport. Und wir haben angefangen mit einem Hinterauer. Was ist? Weil sie eben in den Hinterauer sind. Und was ist ein Hinterauer? Also da haben wir einen Vulkanwickel gemacht. Das halt nur mit Sesam bestreut und geschnitten. Und das haben wir halt Hinterauer genannt. Das Rezept haben wir selber erstanden, also entwickelt. Mhm. Und dann sind. Dadurch, dass die Hinterau nicht mehr gibt, sondern ja, das in den 70er Jahren einen Namen, Straßenbezeichnung gekriegt hat, was? Dr. Weinlechner Platz, hat es geheißen, das ist ein No-Go. Hinterau, das haben wir dann einen Dr. Weinlechner Weckerl gemacht. Das was ist das Gleiche, aber rund. Und vorher war es was? Und das längliche gibt es eher noch. So. Das ist so in Stangerlform und das andere ist rund und gestanzt und auch der gleiche Teig und gleiche Bestreuung. Das eine ist ein Hinterau und das andere ist ein Dr. Weinlechner. Also es gibt jetzt zwei. Genau. Aber mit demselben. Der gleiche Tag. Der Dr. Weinlechner war ein Wohltäter der Gemeinde, ich glaube ein Arzt, gell? Der da irgendwie sich. Vom Kaiser Franz Josef, der Leibarzt. Nein, habe ich die Ehre. Und der war dann ein Wohltäter von Altheim? War, ja, der hat ein Krankenhaus gebaut und ein Schwimmbad gebaut, eine Kanalisation. Schau. Ich habe jetzt am Flughafen Kirchheim einmal eine Sendung gemacht. Dort hat der Gemeindearzt den Flughafen gegründet. Der hat gesagt, wenn es mir die Landebahn genehmigt, dann behandelt ihr euch euer ganzes Leben lang gratis. Und dann hat er natürlich eine Landebahn gekriegt und seitdem gibt es den Flughafen. 1950 irgendwas. Aufwärts, ja genau. Ah, interessant. Aha, das heißt, das Hinterrad. Aber hat sich aber international nicht jetzt noch durchgesetzt? Braucht er nicht. Ich bin ja ein regionaler Bäcker. Okay. Klein. Gut. Rudi, danke. Schön war's. Ja, ich haben wir. Okay. Danke, ja. Weil einfach ein Einblick in eine Bäckerei ist schon was anderes, wie wenn man nur vorbeigeht oder geschwind einmal ein Semi kauft. Danke. Lob und Tadel, Ausgabe Nummer 40 im Regionallekt. Regionallekte heißt das nämlich jetzt. Nicht nur Dialekt, sondern in einer Region, eine bestimmte Orte zu reden. Die nächste Ausgabe dann vermutlich wieder in hoher deutscher Sprache. Noch einmal der Hinweis auf Omega Tau Podcast. Wer es bis jetzt hierher im Lob und Tadel geschafft hat, wird auch gerne andere Gespräche lang hören. Und da ist wirklich ein Pool an verschiedensten Themen, die man echt in aller Länge sehr gut hören kann. Lothar Bodingbauer verabschiedet sich aus Altheim heute. Thank you.